geht mir der Schabes, geh die Sparsche Schlag. Hast du gemacht, das scheinem Hotline der Woche. Ich will aber noch zieleigen, ein paar wichtige Sachen. Sachen, das ist nur im Heim, dem Alapairik. Könnt ihr mir aber gewollt sagen, der Eulam, der alte asiatische Marmor, als er fährt, der Eulam hat am Minig. Aber wenn sie kinderlich in Camp, sucht man nicht aus der Medical History, von wo es am Atmeure für Magic World. Schädiger. Will ich Ihnen sagen, ein paar Sachen. Könnt ihr mir sehen, ein Scheinwort, der Matgetoscher pflegt zu sagen, Keulchusse und Keulkalle. Jeder wird ein Kuss und jeder wird ein Kalle. Jedes Teppel lässt sich hier sterzeln. Der Eibischter immer so, wie soll sie wiegen. Also jeder trefft sich so an gleich. Ich will Ihnen sagen, ich habe keinmal nicht gesehen noch, auf der Welt, als einer so starben als Bucher, wenn er hat bei ihm das Gesicht erschüttet. Die, die sind gestorben als Bucher, ist als er bei ihm das nicht Gesicht erschüttet. Wenn einer hat bei ihm das Gesicht erschüttet und er gewollt gehassen, ist er nicht gestorben als Bucher. Es war meile, keiner soll sich nicht starren, als ein paar Schuten vier Schädigen. Nein, nein, der Eibisch der vier Schädigen. Jede Sache ist, als gut geprüht ist, aber bei Schädigen steht er raus, als Ischle Ische is mina teure, mina navime, mina ksiven. Wo sepp is mina teure, mina navime, mina ksiven? Wo se schlecht mina teure? Wo se schlecht ksiven? The terz is, se du nefe schriechne schumme. Me soll me sabig san dem nefe schriechne schumme, es is drei mine se wiegen, wo se desu mis drei bestraf allem auskicken, a zofkala teure, se soll desu sich zusammenstellen, in wo se ra kinder sem hoben in kedäume, in wo se ra leben sem hoben. Is bo meile darf me no der heiliger Beschefer kenne das zusammenstellen, mina teure, mina navime, mina ksiven. Is Lamaße in Stimmer als Neuen für Sachen verschädigen in der Wahl gewährt man gewöhnt, als sie gewöhnt, man muss öfter da wollen suchen. Noch dem ist das so, man hat nur eine Jünger, man hat nur eine Mädel, man sucht nicht aus, er ist krank, ich will nicht gehen durchnehmen, die letzten vier, fünf geduschen, es gewöhnt sieben Schädigen, wo es die Hassanen sind gewöhnt, total mental cases mit der highest medication. Nicht am, der highest. Sie tun eine, wenn sie gehen an so high of medications, als die Doktoren haben gesucht, dass sie in Krankheit kommen auf viele nicht heilen. In der Tat hat das gewiss. Toi mit der Kassen gemacht, wusste, wo ist das doof getehen. Was dem glücklich gemacht, bis sie ist es ruhig, das hat er da gelegt. Das ist doch in der Risches. You don't care about anybody. Das gewiss, der Schiddich hat sich in Schoß arbeiten. In das gewiss, sie kennen sich in Schoß arbeiten. Und wenn du nimmst am mental case, bin ich wie sie angelachen, weil dann geht gewinn. In derselbe du vier Schädigen verkehrt, wo die Frauen, die Mädels sind gewähnt, total wackos. So, wo ist das ein Problem? Man behalte ein ganzes Leben wegen Schädigen, man macht Kassen in dem Nächsten, in der Früh. Hey, bei Beuker, wir in der Laie, sie gura kranke, wir schicken, ich meine, es geliehen auf Laien zu suchen, ich meine, zu suchen, es ist nicht das, was er hat gewollt. Er hat gewollt, eine normale Mädel hat er getroffen, eine kranke, wir schicken. In das ist, was jetzt müsst zunahm zu verstehen. Jetzt fobst sie ich allein. Wenn einer hat ein Mental Problem, sie any physical problem sucht man aus dem Emmes. In den normalen Menschen suchen aus. In sie machen ein Trädel. Muschel einer hat Diabetes, Juvenile Diabetes. In der andere hat ein bisschen Kasephrenic Problem. So you work along with it. Jeder hat sich doch sagen, ist ein Problem, was er mitarbeitet. Ich will doch fragen, wenn eine Mädel sind 100% normal, eine Buche sind 100% normal, es gibt gewisse Probleme, wenn sie ein paar Nüsse, sie finden andere Sachen, sie werden Tates mit Mamas, sie gehen durch schwere Zeiten. Jeder bleibt so normal, wie er gesehen. No way! Wenn man leigt daran, ein Mensch in Kuiper ist schon ausgewetscht und ausgearbeitet, ist finished already. So du arbeitest nur für Schädigen. Jetzt, wie kommt jetzt du an der Schmiss? Wer halt jetzt bei Schädigen? Ich will nicht sagen, Rabeu sei, man schickt aus Kinder in Camp. Man sucht neuig, aber man sucht nicht aus dem Amazon Medical, wo sie geht vor mit dem Kind. Die Camp sind fein, sie stellen aus der Zettel, sie suchen, stellt sie ins Hauspinkel, wo das Kind hat. Ich stellt mir aus Stutz, einer hat heavy, heavy, ich weiß, Valium. Er stellt mir aus, er hat etwas Allergies, man geht mit in einer Bottle für ein Vitamins. The boy said, you're killing your child. You're not doing any harm to anybody else but to your child. Jetzt, sie tun ein Hippalog, eventuell sucht man nicht aus. Ich weiß, eine von meinen Kindern sind noch in einem Camp angestellt, in der Medical. Und Menschen waren fahrs, halt man sie dich im Kölzen so up. Und meine Tochter sucht, if you don't get off the phone, die für die Police. Es sind Lowlifes, es sind Schmutzjams. Man schickt ein Mädel in Camp, sei Ingrid, will man gewöhnen, wie es an Medical History. Will es gewöhnen, wie ein Frägdenbuch, ein Frägdentaten. Keine stimmt ein Nurse in der Nurses gab mir noch eine Sache, wo es gelehrt hat. Der Nurse hat bekommen, stutz Valiumpils hat sie bekommen und Vitamin B12 in der Sabbat. Und das geht man zweimal dazu. So lassen wir sagen, die Fraktion der Nurse Information, wo es kennen sie der Empfehlung? Wir nehmen Vitamin B12. You don't understand what you're doing to yourself. Nachdem das Kind gehabt am Schinne dicken Attack und man drückt aber an ein Spitul in der Hospital, wir wissen, muss er Medications. Wir nehmen Vitamin B12, sie sind liegend. Sie nehmen Valiumpils und es hat interacted mit einer von den anderen Drugs. Ich will beten am Eulam. Ich will Ihnen etwas sagen, der Eibischter 14 an Welt, bald 6000 Jür, als eine scheine Welt, in Eibischke gewinnt Problems, in vielen mit Schulenbeis gewinnt Problems. Ich sage Eibischke, kommen die alle Menschen, die sagen, machen Schulenbeis, mit sich sagen, als ein happy couple happy. Der Eibischter will nicht, man soll sagen, als ein happy. Der Eibischter will, man soll sagen, nicht happy, aber man soll keinen Bohnen an jüdischen Stieb. Weil einmal haben wir sehr happy, hat man uns gehen auf Drugs, und man weiß ja nicht, wie viel noch zu gehen, geht man, man geht sich Needles, und man tippt, man wird schon sehr happy. Und nachdem wir die Endplatzen, beide werden, man schicken die Brain, jetzt burned out und fertig. Der Eibischter will, darf man soll nie sagen, sehr happy. In der Gelegenheit mal simmen. Vayara Hashem kiseni ulayu, vayiftach Hashem es rachmo. Zifi liebschavdu, in ich dukan vayiftach Hashem es rachmo. Opposites attracts. Und dies darf dazu nehmen zu verstehen. Der Eibischter will man so sein, happy, api teure. Don't get too happy and too high and too carried away. Jeder kommt und macht Schulenbeis. Ich suche für alle Schulenbeis machen, sie besser und Schulenbeis. Weil so ein Eimut kriegt man sie, morgen beten sie sich immer. Heib man nun ein nahe Leben, also wie man jetzt gassen geht, die Jäum knissu sollen kippen. Einer von den Damen, von wo es eine Frau darf sein, ungescheit von ihrem Mann, 12 Tug beschassen, so hat der Damm Nidders in der Schivene Kie, ist Kedai, er bekiewe sucht, ist Kedai, wenn sie kommen sich noch einmal zusammen, noch dem, wenn sie sich mit ihr, soll sich sich lieb um einen dem anderen, die Jäum knissu sollen, Kippa, so wie wenn wir sie reingegangen zu der Kippa. Und wenn es nicht die Gitte zahlt, wenn sie es la Muschel haben, sagen sie nicht rein. Wer man ist da so happy, wer man ist da so, sein ist da so friendly. Anyway, but lassen wir jetzt weitergehen. So, jeder kennt Inche Dichem, die alle 6000 Jahre, nur jetzt meint sie, jetzt hat es aufgedeckt Amerika. Vier hat es aufgedeckt. Man lässt nicht die Kinder, man sucht nicht aus, also um Asthma, also um Diabetes, man sucht nicht aus den Memes. Man fragt aus, man schickt sie mit Bottloch, mit Vitamins. Und man stellt nicht aus auf den Zettel, aber das Kind lädt von dem und dem. You are killing your children. Wer ist der Titus, ist ein Zeichen an Achser. Er sagt, das ist kein Wunsch. Und ich will ihn beten, ich weiß, wenn alle Jahre noch sie gescheht, und ich weiß, wo sie geht vor, und sie ist eine größere Zure. Ich will nicht verzeihen amassen, sie tut ein Pharmacist in Wilhelmsburg. Ah, feiner Pharmacist, ich will nicht so sagen, nur mein Bau, er hat mir gut nicht getan schlecht. Ein Tag kommt daran einer in die Pharmacie und er sucht hier mich aus. Ich will wissen, der Medical History von dem und dem Menschen, von dem und dem Frau. Wie geht's er? Er folgt sich nicht, er geht er aus dem ganzen Medical History, Gott schickst du ein Hippalo, in Wilhelmsburg mag ich mir doch alles die. Schaut, es geht doch zwei Wochen, kommt er zurück, Baruch Hashem, ich habe ein Schittig mit dem Mensch, ich wollte wissen, sein Medical History, weil ich wollte wissen, sie soll mich schadig sein mit dem zu nicht. Kitzel, der Medical History gewähne, als sie nehmen Damien Nervenpillen, mit jenen Nervenpillen, mit der Beruhigungspillen, mit Kitzel, total weg aus der Mann mit der Frau. Kitzel, in er hat getein im Schittig. Nachdem, sucht ihm der Pharmacist, ich will dir suchen als auch, wenn die Gims mich fragen, jenem Medical History, kann ich doch gar nicht sitzen vor dem in Jail. Aber was meinst du, hab ich es dir gegeben? Ich hab dir gegeben, deine Medical History, das mit deinem Vater. Der jeder hat sich berechnet, oh, ich bin ja doch dieselbe Problems, und ich auch, das ist doch so perfekt schiddig. Ja, ja, ja. Anyway, da wo ist da mein Foto nicht keinen. Ob du nimmst, eine Kranken sehen oder eine kranke Tochter, machst dich aus und sie gesinnten, dass du wissen, amul, legt noch Sahn, als er ruft nach Spiegel, wenn man so sich nicht geht, und sie geht da im Hand, und die Balloni verüber. Hand, if you don't get perfect like you want to get, bis keiner kommt, bekommt nicht, but anything less than that, get me sich Hand, mit der Kind, ohne Kind. Today there's no family life quality anymore. So, wem in der Fops daran, ist pushe dein eigen Kind. Und auch dein Pocketbook. Der Sof geht an, I get. Mach dich nicht narisch. Le Muschel, man soll fehlen der Kala Hand, Cholil, oder Rafis. Wie lange geht nehmen durch Hussen, soll das ausgefinden? Du am Maße, in die Gemurre, also das eine Raff, in der Ruhm, am Chas, Ich hatte so ein ganz Leben nicht gewiss, dass die Frau mir sagt, die Schabes wird gebracht. Ein ganz Leben nicht gewiss, dass die Frau fehlt die Hand. Aber die Maße ist die Hand nicht du. Forget it. So, ich will ihn sagen, Raboi sei, lebt in Reality, die Kinder sind krank, geht sie die richtige Medication, stellt sie aus der richtige Form für die Yeshivas, und jetzt alles, was man darf zitieren, ist so weit mit Wissen. Ich weiß, ich habe doch zitieren mit der Sache mit deren Menschen, mit deren Societies. Ich habe gearbeitet am Ufer Abalabus, wo seine Tochter hat gehad, Leukämie als Meidl. Und das ist für jeden verzeiht. Und ich habe gesagt, der Mensch hat neben meiner Tochter die Kischen, die Erde, auf wo sie trägt. Nicht alle Raffa auf meinem. In der Sofie, ich habe eine Gase aufgestellt, ein Stieb mit 5 Kindern. Jener gekommen von Russland, und hat nicht gehad, wenn man sucht, er hat nicht gewähnt, wenn man sucht, auf zu nehmen, gut auf Frim Meidl, in der Gesicht auf Frim Meidl, in der Kennbarstein. Das ist always a reason, von wo es einer tut es. Da riesen, von wo es einer kauft Real Estate, da riesen, von wo es man verkauft. Da riesen, von wo es Menschen kaufen, von wo sie verkaufen, Stocks, everything. Dasselbe mit Kinder auch, die hat ein Problem, sie hat ein Problem. So, ich will zurückkommen zu Minion. Da wo ich sage, atomit dein Kind hat ein Problem, sonst machen sicher, dass die Gäste oder die Nurse die Medicine und nicht in kein Vitamin Bottles, sonst ein rausspellende Sickness. The Nurse ist more or less begleibt, dass sie das nicht darin gehen verzeihen. In atomit sie das ja verzeihen, sonst auch nicht kein Problem, weil die allein meekst es auch verzeihen, aber befragt noch, was sie kommt, war ein Schiddag. Sehen sie, der Bucher in Maske, sie haben ein Problem, sie nicht. In Hefscher hat er sagen, ja, ja. In Hefscher hat er auch ein Problem, in Hefscher ist er desperate. So, lassen wir machen Final Analysis. Keul Kuss und Keul Kalle. Jeder wird ein Kuss und jeder wird ein Kalle. Man darf noch ein bisschen etwas verkicken am Mulzige Däumen. Aber der Mann ist ein Anzi vier Jennen, basically, das ist der Gunnisch, da will der vier Stiecher an, der vierste an, dann Tochter, sie dann sehen, und der vierste an, dann Pocketbook, und der vierste an, alles an ihm dir. Der Eulen weiß, dass der Mensch ist ein Chaie, der Mensch kann verkaufen seine Tochter für ein Gesindmeidl, wenn sie es nicht. Jeder weiß, das ist alles für jeden. So, ich will sagen, fahr die Geist in Jeopardize, in der Safety von deinem Kind, in der Geist sagen, er liegend, weil man fuhrt in Camp, in der Wills behaltene Memes, in der Fopstoß, ist basically, das ist mit dem nicht kann kochen, und please, das ist nicht. Jetzt will ich sagen, noch sehr eine wichtige Sache, als sie gewähnen jetzt die Zeitung an meine dicke Beschreibung, und ich will drüllen, soll es wissen, so zit ihm mit Child Safety. Hetos, ago, geht sie zu einem Mädel von 8 Uhr, und er sagt dir, you know, your mother was just now hurt by a car accident and she's in the hospital. In the hospital. And she told me to come and pick you up. Sure. And there was a picture from his camera as a rot here of the picture. Well, he weiß doch, mit that cell phone camera hat ein großer picture von hier. Get sie a frag de mensch, what is my password? Hehehe, sie hat umgang zu laufen und er ist auch entlaufen mit der car. Aber sich ausgelehnt hat diese Sache, was ich will lieber geben, verklallis Ruhl. Jedes Jüngling, jedes Mädel, da fuhr mein Passwort für den Taten zu der Mama. Ich finde mir keine so eine Masse, aber was hat man gesagt, wie Mama kreunen? Ein Mensch ist gekommen und er hat gegessen, er hat gebencht. Ist er gekommen und er hat gesagt, für die Frau, der Mann hat mich geschickt, auf dem und dem zu tun. In einer Reihe ist, dass er diese Dase gegessen. Ich hätte gesehen, sie sind, so sie gewissen, was hat ihm gegeben zu essen. Ich glaube, was er ausgekommen ist, geht. Ist der Masse, um die Chazal, man sagt, wie Mama kreunen, Mama kreunen, müssen wir so gut waschen, die Schnurzen, der Buhr, in der Hand. Und als er steht in Schöchmurig hat Perik ins Buhr, nicht ein bisschen, als er wieder rüber geht, dann macht er Tropfen Wasser. Aber wascht doch mit der Sachmahme grünen, ist, geht reibisch der Panusse. Ist le Masse, weil er muss bei mir in Stieblas, ich muss so waschmahme grünen beim Tisch, so jeden einen. Mahme grünen ist Sahame, sie schmitz mit allem. Sei Meuchel, geh, wascht doch bei der Singe, wascht doch Gitte nach Sachen, wascht doch Gittuppe, noch die mit der Keile Geherika, so ist doch, hat schon ein Schein Panusse, mäßische. Ist le Masse, dasselbe doch, sie hat das Secret Code mit ihr Mama, was ihr Mama dir gesucht, don't ever accept anybody telling you, that ich hat er geschickt, ich hat geheißen, ich hat nicht geheißen, Sie soll dir geben dem Secret Code. Ist derselbe Haltung, als jeder darf das Team schicksetzt, als ihn in Camp. Malte Teiner kommen und sagen, dann tat das geheißen und soll dich aufpicken. Ja, wusste der Secret Code. In Treiz nicht zu usen Social Security Numbers, Birth Certificate, weil der Camp hat denke alle Numbers. Und das kennen sie an einem achteres Geschäft. Einer hat das herausgegeben. In dieser Sache, was sie sagen, wenn man sagt, wir spielen sich an ihm, suchen ein Number, weil Menschen nicht zum Birthdays mit allem. Nehm ein Nummer, finde ich, wo die ergibt, mache ein Material. Wenn ich sage 15 Uhr, ist es nicht 2 und 3. Demz ist der Wissen, sie ist es immer, als die Tat in der Mama doch geschickt sind nicht. Ich halte das eine sehr wichtige Sache. Und wegen dem halte ich es in so einer Sache zu implementen. Gewoon zing nog een mooie dikke maas was op hand geheerd. Er is aan mijn lijf. De Satmer hebben van Willemsburg had een driver. Zolika. Bekietzer er had een driver. Voor een uur had er gezocht van zijn driver. Als Shabbos zal er afpikken. Erf Shabbos zal er afpikken zijn tochter. Om toegeschmissen als dem komen dikke Shabbos te zijn in der heim. Nicht in camp. Bekietzer er kwam toen en er zoekt dat ze wil afpikken om hem tochter. Zoekt men. Du gaat keinen scheroos naar de tate. Oder de mama kwam nemen. Is er gang in de driver. Toen gekocht de Rebetsen. Zoals is nog bindu. In zoek dat ze is in de Rebetsen. Zal er auslozen man. Kinder Shabbos, geht über von den Hulen dem Telefon, sucht den Hulen noch einmal. Ich gehe nicht, sie ist in der Ebbetzen zu der Ruf. Ihr wollt eure Tochter, müsst ihr allein zurückkommen, sie aufpicken. Und was meint das geschehen? Der Ebbetzen ging immer einen anderen Driver, sie ist auch gefahren in Camp. Sie hat aufgepickt, ihr Tochter, in müsst ihr zurückkommen, ich tut mit der Ebbetzen und der Tochter. Rabeu sei, sie wird Ordnung, trust me. Sie dort noch Zeit. Aber ich sehe, der Eulam ist all for it, als er sagen, Child Protection and Child Safety. In derselbe Zeit habe ich auch gewollt jeden suchen, als es stellt so Applications für die Camps, sollte es machen sicher, als die Camps haben full insurance. Zodemol Camps haben nicht keine insurance, sind ertränkt sich für die Kinder, das Kind wird geschädigt, haben so eine Tour nicht zu messieren. Es ist ein Business, es ist ein Multi-Billion-Dollar Business, die Camps. Es ist davon full insurance. Fragt es, wie viel sind das insured, als ein Kind geschädigt wird. Nicht mehr denkt noch Bill und die Bills. In der Wiedel Rosenberg sei ich erzahlt, ich will ruchen, so ist es nicht geschehen, in Camps ist es nicht geschehen. So muss gehen am Agaif in Camp, jeder bekommt eine Krankheit auf Mugen, Idel was schwer, na keine tun is ums Kind fin Camp. Aber wo soll man das dien? That's not fair. Wird man ausspannen die Camp, soll man es ausspannen. Und als ein Kind starben, bist du glücklicher? Das ist der Risch, wo der Geid fuhr. So soll man gedenken, nein, sagt, die kennst dich nicht schlug mit der Camp, weil die bist ziemlich schwach. Der Camp, die ich also im Leigen geheire, wenn du sich kennen, auf viele Claimen kann ich schuren, das müssen wir zu und der Bills allein. Mach sicher, dass dein Kind ist fully insured. Und das habe ich von denen geladen, fuhr nach ihm in der Kars. Jeder sagt, ach, ach, ich hab 10-20 insured, weil in New York darf nur 10-20 insured. Aus der Car, aus 10-20 Insurance, ist der Batzulf in deinem Paket. Aus der Hose hat man liegen allein. Aus der Stacks, Bands, Account, die Checking Account, die Savings Account, mit der Fall liegen allein. So ist fuhren mit Full Insurance. Man nimmt da gewöhnlich $1 million, Third Party Liability, mit einer Umbrella, ab zu noch $4 million, which is total $5 million. In Verlodach nicht, das sind Devils drehen, nein, das ist nicht drehen, das tun Zures. Und die Constructive jetzt. Ich mache sicher, dass die Camp hat Full Insurance für alle. Ich mache einen Goy-Zettel, und die geschrieben mit der Not Republic, also in case anything happens, bist du berechtigt zu gehen, zu den Authorities. Nicht nur, wenn man sagt, oh, in Sommer nicht legal, das in Sommer ist die ganze Camp nicht legal, so von anderen Nummern. Und wir tun nicht, wir sparen sie, die Camp, man macht. Da man eine Tita sagt, nicht legal, in er jeopardize the safety von Kindern in einem Zimmer, make me a Masser, sie nicht kann massieren. Die größte Mitzwe, wie hart da rum mit ihr Beichel. Schoin, die ist in Argentinien wichtig, Farmer fuhrt jetzt in Camp, dem Schier ist schon gemacht, aber das ist sehr wichtig, sie zu legen Farmerschier. Sie du, a Kasse von zwei Psyken, ein Einpussigsteig schlachel, Juan Uschim, so ist der Wegschicken Menschlichkeit, Mensch hat die Menschlichkeit, so war der Wegschicken, die deutsche Menschlichkeit in eine andere Platzteid Anse-Koidisch tun ihr, sollt ihr auch sein menschlich. Anse-Koidisch ist, Anse-Koidisch ist nicht Anushim. Anushim, das ist die deutsche Häflichkeit. So, wenn sie geist da reingehen in der Gaskammer, in gegeben Seif, in gesucht, na, in sie geben, in gegeben Abut, in der Alpen gegossen Gas ist reingekommen, es hat jeden vergast. Nun wird man sie gehargert, man hat sie verbrennt, hat er geworfen, jam, der Arsch, in der Water. Lehnt doch der Teure am Möire, die keine Kinder. Menschlichkeit muss sein, gebinden mit Kedische. Amschei, koidisch, heilig Menschlichkeit, hier nie sollte sein. Schlaglich war Nuschen, meint Menschlichkeit, der Deutsch hat umgesucht, das ist menschlich, das ist. Und das auf haben sie gewiss, was da Menschen zu sein. Ausgemordet, also ein viel Fiktual ist Ruhe. Jetzt, sie kommt zu fuhren in Country, man fuhrt in Camps, Le Masse, in de Camp, verliert man de Menschlichkeit. Verwust, dort und rein, sich beheime, schaies, in de Wälder. Man fuhrt daraus mehr zu seier Territory. Wieso ist das dort in Pusik? Als Leusiecher, Leusier, Meier, Pentir, Belech, und Chaies, Asuda. Man geht sich in de Chaies, man wird also verchaiest. Le Masse, es ist nicht de Stut mit de, wie man so, de Etikett, Le Wuschel. Wollt am Lammet so getroht sich ein, in Willemsburg, oder im Borrepark, oder im Monsi, oder im Monroe, una Recke, in a heißen Zimmertuk, kein will erleben nicht. Una Hit, kein will erleben nicht. In der Camp ist geiter ja. Wo ist sie geschehen, wo ist sie dort anders wie du. Gelijk is, als dort is man mehr welberisch, man sah mehr, also wie Eise. Eise steht, is a ish suda, is a Felsmann. Man sieht mehr Nature, mehr Beheimnis, man wird ein bisschen herangeschleppt in die alle Sachen. Le Idergieße in die Camps is a so heilig, als in der Heilige Rebbe gesucht, das hat man Rebbe, als jede Sache, was man gekauft auf zu lernen, man kann auch sein Kinder, hat er sich ein Kedische für eine Zifrule, so hat er Rebbe gesucht auf die Camps. Is le Maße, es ist das Seele im See. So wie ich es heilig, Kinder spalt du, wenn er will, dorten, wie man sucht, Säule zu. Is le Maße in Camp, is a sag kringer zitins nes der nu bi vayn tagas kol eits ran un jeden inter jeden zweighaftigen bäum hat man gesindig in kemt man geit raus im wald keiner seit nis verkehrt sie leider angefiert as alle camps rof camps de kinder lehnliche trill im wald se fein se frische licht alles se fein aber de kinder hat am hallig as er kein gein danach zwar nacht oget im wald de kinder sind vergessen mach ihm nicht da in der trefft sich mit an anderen so de fact was is so secluded de sot am als we kennen zich koeien zijn kadische met de haren. En het wijst me, als er staat, waar Reb Shimon ben je goeie, met de ganse gebraaien, de gachmazoyer, die alle zaken zijn in gewenen in veld, ter zinkzijde en zo, maar ze werden gegaan in veld, maar begint in veld, in veld, in veld. Zoek de Riyakudish, want de schimakdoosje is in de welder, niet in de stoet. Van hoe zoek de Riyakudish daar pushet? Want in de stoet vind ik men, en mijn meile had de schimakdoosje niet kan bedienen. In de velder, in de welder, sind ich mir nicht da so viel, also nicht da so viel Menschen. Mein Lade schinnack durch mehr Menüche. Im Befrat noch, als wir lernen teure, doch du das Hechste, doch du die größte Säude, das hat er bestimmt mir gut, mir gar nicht, wenn gar nicht, in den Feldern, in den Wäldern. So jetzt, als Geid kommen, als das immer, ist, stehen wir alle, wie man sucht, am Crossroads. Oder muss er gehen rechts, oder muss er gehen links. Ob wir gehen rechts, können wir eine Sache accomplishen. Ob geliehen wir gehen links, ist es die größte Horn. Weil wir kennen uns in Kulmaßen als Leute Jussi, was wir kennen, die tut nicht stehen. Ein Buch über den Zweiten, der 30 Dullen Muschel auf Agas, auf Wilson, auf Rodney, auf Ross, jeder sieht. Dort sieht keiner nicht. Und wenn ein Kind zurück von den Maßen nicht, kommt jeder zurück extra. Und er sagt, das vergessen wir nicht, und er sagt, das vergessen das Gartel. Wegen dem darf man reden mit den Kindern, und sie geben eine Lecture, wie geht es dem Camp, und lieber gießen, wie schädlich es ist. Jetzt, koinen will ich ihn suchen, hab ich immer vorige Woche ganze Sachtelefon-Calls auf die Eize, was ich gegeben habe, so geil mit den Kindern zur Psychiatry oder Psychology, jede vor geduschen, zu sehen, wie sie halt. Jetzt, ein Frau hat mich auch gekallt, und sie sucht mir, als ihr sollt wissen, sie nicht so, weil ihr, ich weiß nicht, wie sie ist, wer sie ist, aber sie hat gehabt am Episode, von einem Attack. In La Masse, sie hat mich gesehen, dem neue Fizz, 15 oder 20 Jahre später, in so einem gesehen, ist er verglibbert geworden, der Blit, in so einem zu schreien, sie waren vorscheuner weggedrückt, also wie so, ich hab da Nervenbruch in der Mann, frick, wo ist sie geschehen, wo ist sie geschehen? Als er sich gegeben, Marie Fuhn, er hat mit mir dies und dies getrieben, aber gerne noch ein Mädel, für noch so viel, noch so viel Jahre alt. Sucht mir der Frau, hat dieses auch gesucht, aber so ganz ja Psychiatrist oder Psychologist, die sind nicht kein ganzer Jeschir, weil sie doch auch, doch keinem und keinem nicht verzeiht, so dass er angegessen in sich. Jetzt will ich sagen, der Emes ist, die alle Sachen, wenn ich gebe Advice, schmisse doch dadurch mit größeren Psychologist und Psychiatrist, wo sie specialisen in Sexual Abuse. Und seine Sache sind die Doktoren, der White Institute, das ist ein Institut, wo sie lernt, Hallo Heimu, Jorichu, Marechu, zij lernen de psychologist en de psychiatrist zullen ze behandelen cases in, niet naar een sexual abuse, maar in staven einer is een geulerie. De maase, die sexual abuse dit me zich jetzt specialiseren. En ik heb ze gezoekt. Ik heb de tijd eerst daar geschmissen, ik heb ze gezoekt, maar ze hebben gezoekt, ik kan ze zoeken. Ze zijn positive state. Al gezoekt, als een vrouw heeft me goed gekocht, maar ze hebben gezoekt, eerst 20 uur später, was dat begegend, je perpetrator, dan moet ze ze gewoon in ganse te wilden. Hebben ze gezoekt, dat ze deze, wo sie sucht, du sie zähmen. Sie da sagen, wo sie trugen sie mit bis die 70, 80, in der 90, sie nehmen sich rein. But why suddenly hat du jeder zu rennen? Wo es kommt eine alte Frau von 70, wo es der Perpetrator schon lange nicht du? Sie nicht du gut nicht, why would you start talking now? Zung zei, des hat sie teen mit dem Mood, wo sie zahen du, als jeder redt. Des ist sich aber hatlein, hab ausgelebt, jeden zu redden. Jeder kommt daran, man redt, man sucht, nehmen, sie walgern, sie gaan nehmen in de gas, na moet doch keiner unis geteen, all of a sudden, du tausend te nehmen, auf ihr Gielbronner, tausend te nehmen, ach, man, man redt, man burg, Matge, Lebewitsch, du tausend te nehmen. The fact alone, als de Welt hat genimmen, als Switch, am geit jahren, macht es amazonische Sivat Meuro. Wo dieses der Frot ist gerett nach 20 Uhr, die ganze Zeit, all dem sollte man sich getourt reden dafür, in neu bis wohl gerett, hat man gesagt, sie muss schiege. Hand hat der Welt geweift, es hat sich es getauscht. Jetzt, sei so hoch, dass es ämmes nicht jeder hat ewig reden. Es tun Menschen, wo es so Meuro mit below der Dignity, der Mann hat er auch kicken auf so, am hat sie getotcht, whatever the story may be. So viele sind so, am hat getotcht, zum halt man der Mann hat nicht gleich, zum halten sie gewähne nach Rape. Le Masse verliert sie die Credits bei ihr Mann. Tomer ist Rekoi und darf ein bisschen wer der neue Fige weint. Es ist nicht keine Wahl, alle Pusslo, weil viele Frau, wo sie abgassene, und mit der Koeien, wo sie als Mädel, ob einer hat sie gerabt, Tomer sie gewähne. Eine Wahl, alle Pusslo, ist ein Ousse für Rekoi. Und kennen sich unheimlich am Zermass, es hat nicht gewiss, es hat gassene, es hat sie Kinder. Die alle Sachen sind ein Ernst. Nobody denies it. But the fact is, als sie gehen zur Psychologist und zur Psychiatrist haben, wenn jeder redet von offen, ist mehr, it's more likely, als mit ja reden davon, wie wir mit nicht reden davon. In den früherigen Zeiten, wenn einer gerät hat, hat er noch gehabt, dass er rausgekönnt hat. Zudoi geht es, er ist ein Zadig, besucht er, ist ein Zadig, ist ein Böhle. Sein eigener Sinn hat man gesucht. Also er ist in dem, aber er so jetzt sich schossen, jetzt ist er hergeht, aber er ist heimgekommen und er hat gesucht, als Weingarten hat ihn molestet in Heide, molestet, er gesucht pinklich, wo er hat getan. Und der Tat hat alle gefragt, gegeben. Also nicht da, wo ihn mit seiner Frau kriegt er nicht kein Kischi-Eiver. Er muss gehen zu einem Doktor, wo sie soll rausnehmen von ihm die Seere in der Anlage in seiner Frau. Stell dir vor, wie soll das schaden? Aber man nimmt einen innocent Mensch, wo he was hurt in Metitem Wai. Wenn es kommt zu den Sachen, wird er so erschrocken, der Mann sich von dem Frask, also er kann auch vielleicht nicht tun, Jachas Mini, er kann auch vielleicht nicht wohnen mit seiner Frau. Und er hat noch zwei Kinder, wo sie hat auch gefraskt, was er verzeiht. Und sie sind alle nebach auf Zures. Andere sind nicht so auf Zures wie auf den. Es ist da so, du Titsa. Sie gehen an andere Wirtschaft. Und nicht geredet sind. Handret man das sind. Ich habe euch auch verzeiht, dass ich gewähne, dass du will bescheren bei Judoi. So das machst du gewähne Kinder. Er ist gewähne von Chabad. Er hat ihn gehabt, er hat 37 Kampf von Sexual Abuse, aber der DA macht noch Deals. Aber es ist schon nicht so lang, ich kann noch nicht alles verzeihen. Aber es ist schon du, a Control, a Check-up auf die alle Sachen, aber ich will noch nicht herangehen. Le Mase, der Mensch hat gesucht das Statement. Farm sentence die einem sucht man ein Statement. Wenn man gewollt sentence ein Schnitzlern, hab ich auch immer sucht ein Statement. Ich komm in der Judge und er reibt mir um Ausbruch zu sagen, aber darf jene Meuchel sagen. Eppes rische Schuhen, eppes weiß der für Meuchel sagen. Anyway, Le Mase is, hat jener gesucht ein Schein im Statement, wie war es hat ihm weiget in Jesus mit ihm molestet vergunischt. Jetzt, er hat sehr langen Statement, was er hat gegeben in Court. Ich will nicht durchgehen im ganzen Statement, ich will es mir jetzt im Leinen verringen. Aber der Kitzer ist, als er sucht mit ihm schon geoffert, $200,000 auf seinen Documents, als es sind Stämmes gewesen. Er hat schon alles getan, mit ihm schon gestrascht. Le Mans ist aber gekommen, noch vier Mädels, die sind gewesen, gereizt zu testifieren. Und das ist die Sache ist, als Baruch Hashem, wie es ist, es ist mit einem, es ist mit jedem. Also Titus mit jedem ist eibig du noch Witnesses mit Victim. Jetzt Le Mase, die Zeitung rasen auf dem Ken Thompson, aber nicht nur die Zeitung, ins geben die alle Informationen über dort, wie man darf. Und du gehst Platz nach größer Bombe. Weil normal wird ihm gedacht, sitzen hat 50 Uhr in Jail, hat man ihm gegeben ein Deal von 1 Uhr. Und sie schreiben alle Zeitungen, und in sind wir mit dir für die Government auch, als der Brooklyn District Attorney Ken Thompson has never once prosecuted anyone in the Orthodox Jewish community for obstruction of justice or witness tampering. Our children deserve better. Aber es hat nehmen an Ende, weil mir ist jetzt der Gange Meure, die gesagt, ich kenne noch ein Schreden, dafür mir nicht kann ich sagen, ein Abstracting in Justice geliehle. Es ist der Gange Meure, die gesagt, wo dort ein Titzig in dem Office mit Geld, mit anderen Bribes. Er hat angerät Thompson, ich hab nicht die Community, mit dem angerät, als du haben jeder OCT mit der Waber, mit der Wosses, in Meile Reizmann und die Kinder, in sind nicht MSD, alle Sachen. Und wie er sah, bei Heim hat sich gelost, das alles vernahren, Verstehe ich nicht. In Eschreit zu sein. Die alle gehen zu den Medien in den Dreien über den Stutt. Wo sucht der Zins als Burgmotchen, ist schon zufrieden, er ist schon gesessen 2 Uhr. No, people are not happy. Nur er lässt sich. Er meint, dass er hat gehen mit dem Mainstream. Sie halt hat gedacht, was ich kann nicht noch reden davon. Nur es kann sein, sein Karriere geht dann over with. Very soon. Man hofft das euch. Und sitzt man nicht ruhig. Ich gehe mit dem Geheimen, ich protestiere in Front für seine Bildung, weil ins Geheimen hechen von dem. Le Mans will ich ihn gesungen. Schreibt er der Victim von Tuvel in sein Statement. Als jedes Mal, wenn er geht wohnen mit seinem Weib, hat er Problems. Ich hab ihn schon gesucht, weil was geschieht ist, was schaß, wenn jener hat ihm gemacht, der Kishi Iver, in Getimitten mit Force, wenn es geschieht zu ihm, wenn er da wohnen, emmesdick mit seiner Frau, ist, weckt sich ihm auf, die alle paar Guten, was er hat gehabt. Sie geht ihm in den Kopf, sie schwindelt ihm die Sachen. Man sucht ihm mit der Hunger einem, in einem Spuche, tun wir nicht suchen, hängt er auf dem Code, weil er der Mann sich von gehängigt. Und er schreibt, dass er hat ein bitter Leben und noch ein Masel sein Wab, es sei er geht zu ihm, in sie trugt es durch, in sie Maske mitzumachen, die alle Probleme, an wie ihm trauen, er auszählt von solch zu haben, ein gesinnten Mann. Und wer weiß, der wird sein, wo gesinnt, und sieht nicht jedes Mal um die Problems. Dann suchen wir mal halt um zu schicken, die Kinder, ich reibt sich noch einmal um die Problems. Weil man hat uns zu trachten, hey, hefschert man ihm auch molest nicht heider dem Landem. It's a war for the rest of his life. So so einer so da kennzerich mun als Lama, das haben ausgebrennt mit Chemo, das haben ausgeschnitten. Jeden Tag hat er moir, hefschert kommt das morgen zurück, er geht's anders. That's what it is. So anyway, es ist ein moiridiges Statement, ich will der Ölm alles wissen. Man toucht ein Kind, hargisten für life. In seiner Sache getten sich, in seiner Sache mehrtjes arbeit nicht aus, weil nicht jede Frau ist willing durchzugehen in dem Gehennen. In der Sache kennen es sich vertrugen. In der Sache sagen, not for that I got married. And you should have told me that you have an inside cancer which is called molested, that you are molested. In apur succeeden, in apur nicht. In wegen dem noch der Gassen heibt sich so und er schreit, dass man so zu ungeheben, er geht da wohnen mit der Frau. Demmels hat sich bei ihm ungeheben, der Iker zu ist von der ganzen Sache. It made flashbacks von Amul. So nicht nur dem Reben, sie in dem größten Zadig hat nicht gekannt, wo einer mit der Frau hat gemisst, er rausnehmen von ihm. Das Lehrer hat sich gemisst, er anlegen ist an Frau, weil er kenne ich sich mit sich an Kishi Iver, von dem Maße, was er mal amit hat er molestet, in der Tat hat er noch gegeben, er fragt die Chaser, die man nicht will, so ihr Redman. So, Raboisa, it's serious business. Jetzt auch gerade mit einem, was man dem Leben molestet, sagt die Mama, ja, aber man erkennt doch nicht. You're never gonna see it. It's gonna strike at the wrong time. It's gonna strike in der Achippe. Akali geworden molestet, in der Achippe ist er weggelaufen. In zwei geduschen später zu der Zeit dem Psychiatrist that she doesn't need Nervenpillen, she just can't go through married life, because she was raped. Es war meilig, ich kann noch einmal suchen, ich habe es noch einmal confirmed mit den Doktoren, man darf gehen mit den Kindern jede Woche geduschen für ein Check-up, also wenn es geht für ein Physical, Check-up, geht für ein Check-up, anybody's bothering, außerdem ist es fragt allein, aber der Psychologist und Psychiatrist has his ways of pulling it out. From your child. Is it as a very wichtig, weil the earlier you'll help the child, the better off you'll be. So, this is ein wichtiges auch, was ich gewollt reden, ich habe nur der Öl im Herd in Sabeta an Awareness. Jetzt kennst du es denen allein, was er an Awareness zu tun. Hand, schämt sich ein Scheiner zu suchen, der hat noch mal Äste, der hat noch mal Äste, da muss man sich nicht getroht, der ist zu suchen, das Wort. Es ist du Arrest zu hoch, ich habe ihn gewollt suchen, beide Welt, ich denke, ich habe ihn gesucht, sie doin, er tuvel, tuvel, bescheret wie Juda, er gewinnt, er ist ein Lababitscher, er gewinnt in Kalifornien, Los Angeles, er gewinnt du, er gewinnt dort, er gewinnt in der ganzen Welt überall, in ganz Amerika besser gesucht. In der Tugahar gibt Kinder überall. Es gewinnt jetzt der DA's Office in Brooklyn, gemacht ein Deal mit ihm, als man geht ihm ein Jahr jail, er bleibt registered sex offender for the rest of his life, Tomerer ist moit, was haben getan, die Kinder sind ein Zieh, Haken, Fredge, haben sie sich stellen auf ein Stand. Ich habe allein gesehen, und er ist accused, nach einem Jewebe, und er gestanden auf ein Stand, die gewinnt einmal, wo es hat umgang zu weinen, und es hat gemisst, daru gaan van hem stage, is dat het meer devilstukjes zijn gekend redden van hem subject. Looie daar heeft van hier gemaakt, is grestele toen, is er gestipt met hier in de front, in de back, in alle gazeraan, was er op geteen, was hier op verzaad, is alles nog een chafilaroos gekomen, en ze hebben gezegd in de file. Was er op met hier geteen met de meiden, is unbelievable, ik heb een flashlight eraan gestipt daar, was er tegenzien daar. En nu de malen, schreit er nog zijn schermen, ze herkennen je niet, dat hij getraaid te leren het niet is. Zij is schwerer Kinder sollen das kennen, da geil. Hat ihn gemacht, der Deal jetzt. Sie haben gewollt machen, der Deal ohne Jail. Na, ich bleibe mir jetzt Sexfender. Aber die Insights in dem Office, in dem DA, haben gesagt, sie kennen das Schmerzteam. Und jedes Mal, sie geben uns ein Deal, laden sie zu uns. Der Tanz, sie sehen, dass er sich dreht, anyway. Tomer ist auf der Hand läuft und kann er nicht gewinnen. weil nicht die Jiden verboten, nicht die Gorme verboten. Er hat es nicht in der Hand. Er mehr messed up the law system. Man hat jetzt geschossen, einem in Brooklyn, man hat nächsten geschossen, einem in Brooklyn, man hat die Woche geschossen, zwei hier in Brooklyn. Man hat den einen schießen in Brooklyn, also wir schießen, es geht gar auf Style. Von wo sie das so sehen, er hat es nicht in der Hand. Sie machen Pieren für das. Er gegangen hat jetzt zurückgetauscht, als Kevin Adamo soll zurück werden in Sex Crime Unit. Wir brauchen oben, Kevin Adamo hat gelost irgendwo. In Malik hat er gelost woken. Dem gelost gehen wir halb Uhr, wenn er genommen sechs Bucher in ein Hotel mit X-Rated Movies. Und nun ist dann all das, was er geschrieben von George. Also er kriegt eine halb Uhr für sechs Bucher. Ich hatte, wo ich mal hatte, noch zwei Accusations. Warum soll er kriegen 30 Uhr? Hat er ihm auch gegeben, noch zwei Uhr. Es begibt sich in Sommer gut ist mit Kevin Adamo. Ich habe es gesucht. Ich habe schon bekommen, der Fahrer sagt Feedbacks von dem DA's Office. Die ganze Sache ist ein Game. Sei darf man aufpicken, Bär, Laschkenazi, dem anderen Laschkenazi, wo es am gewähne war, auftrugen die Victims auf Overseas mit allem. Es ist intruding in Justice. Bär, Laschkenazi, gesagt, liegend auf Stand. Hat man diese gegangen, die gemacht, als er geht in Mr. Thompson. Er geht machen, an Invest. Investigation. En hij gesteld Kevin Adamo te maken een investigation. Zo toen door het anderthalve uur. En jetzt, als hij ze bouwt zijn soft statute of limitation, gaat er maken naar hem geschäft. Hij stelt hem terug, niet zijn racketeering, wie men macht investigation. Stelt hem terug, als een geheerige DA voor child sexual abuse. En dan moet hij hem zo zoeken, hoe zit hij? Dit is een joke. Hij zei, mijn inzame bij hem. Ze zoeken vorige woche op mijn hotline. Ze is een ziege gekomen, ze zei. Als ik ze kennen, is geen Jiddisch. Ze zoeken, ze kennen Jiddisch, nog niet mijn Jiddisch. Maar ze is alles ziege gekomen. En de grootste mens in de Thompson gaat zo woest met dit doel. Ze is een stuk blof. Ze zat met de geld en zat met de politics. Je hebt nog de dag erger dan hij. Ze doet een mens. We zijn heel veel aan Giedische rol als een lawyer. Hier heist... Schaim Duvet, Zwei Bell. Zo riefde ze. En hem is een zwiebel. Je weist in Ingeren, in de Makewe, dat hij niet gewoon doorgevoerd. Want de ganze stoet Makewe wordt gewachsen zwiebel. Es zwiebel stinkt. En zo stinkt der zwiebel ook. Er will noch nicht heißen Zwiebel, der sich nun geben, the white bell. Es ist ein verstinkender Zwiebel. That's all it is. Ich stell dir vor, der Mayor von New York hat genommen jetzt Liaison, so hat er ihm genommen von der jüdischen Liaison. Er ist als ein verfolgter linker Hint. Er schreibt mir, tun ich gehen zu der Police, noch zu der Rabboni. Er nimmt gar nicht mehr, ich feit nach dem. Bis jetzt bist du gehen auf Ehre von der jüdischen Ruhe, aber bis da der jüdischen Ruhe, ich meine, it doesn't really hurt us. Aber hat er die bisschen geworden, alle Jesam. Haben wir ihn zu verdienen, Meure. Sonst gehen wir das zweitens. Nehmen wir jetzt raus, alle Sachen sind alles gesucht. Wir sollen gehen zu der Abonim, der Abonim. Und wir gehen wir rauskommen mit allen Scheigestieg, was er hat gebackt, Eibig. Dann haben wir sie, er geht sehr ein powerful man. Aber in Sommer zwei Menschen, da gibt es, sie geben sehr ein Sachgeld. Wir retten den Millions of Dollars. Und in Sommer gegangen sind, haben wir sie vorgehalten. Auf sie haben gesucht, Chris, you have to watch what you're doing. Kennst du sein als ein offener Verbrecher? So jetzt haben wir kein Sehmen, das ist auch feiten. Aber jetzt ist der Mokume so schwer, Mokume. Der Mokume wird schwer von Tug zu Tug und von Woche zu Woche und von heute ist noch heute. Ämst, das sieht man schon mal sein Result. Aber du wirst überhaupt, das ist beim Ziel aus. So, der DA's Office hat schon pinklich, also ins Lachmer für nehmen, ins Gappmer sahne, alle Techniques. Und jetzt reden wir zu der Zeitung, in der Zeitung schreiben die alle Sachen. Und sie kennen es sich liken. So, das ist klar, als es ein größer Mokume. Jetzt. Habe ich schon gesucht, als Prevention ist der größte Gewinn zu dem Mokume. Lehren uns dann sehen. Lehren uns dann Tochter. Hei wohl uns zu lernen, als der Wald ist als Kuna. Ich weiß, du Bär. Nee. Was ich du Menschen, wo sie mich Mammisch macht, so sagen. Weiß auch, wer da ein Kind malamet ist, wer sein Schlupfrebbe ist. Van Rapudio terug hebben ze aangenomen in Zelem, Rosenberg, was wat er uitgeworfen van Satmer, want er is een groot roosje, daar hebben ze boven, door gans Willemsburg, Rosenbergs. Om haar aangenomen ze eerst aanzien, want met de Satmer uitgeworfen, want het betamme gewoon alle kinderen. In Zelem, het was aangenomen van de prijs. If de prijs is right, was geen zij, was geen ons kinderen gaan in ter. So you have to be very, very careful about this. Als wissen ze, men brengt mich aan nahe kinder in dat wie is kitte, en voor wie er kind, en wieso er heist, en van woes kind er aher. Hype zu machen investigation. A still investigation make that sich mach. En nun sollt et wissen, ich zieh mich zurück in mich hoff mehr zu schem, als hat er rausgewinn. Als du da draußen werdest, hin für der Wiedels ankämpfe, du de gräste Chazayr im noch gehand. En ich hoffe mit einem jetzt rauswarfen. En da will ich so nach vorne sag. Ich geb Kredit, von wem es gibt. Zolika is, ich hab reingeschickt einem, aber man soll suchen für Zolika an des und des der Matze, mit dem und dem Mensch. Also ich habe jenem gesagt, sei er klick. Ich muss mir suchen, als der hat gesagt, jener hat gesagt, such die Eltern von dem Kind, so kommen der Teil. Ist sehr betätig. Ich weiß noch nicht, was er hat hintergeschrieben, der war heim auf mir, und hat mich nicht gefragt, was ich hatte so. Er gab das nach Purgeber, ob es hat von so Meure gehabt, dass sie kriegen, stehen, gehabt, und er hat hintergeschrieben. Jetzt redet er wie ein Mensch. Weil er sieht, wie er sei angefangen mit der Schuhe zusammen. Sucht er hier aus, ich will die Eltern so kommen. Anyway, er sucht keinen Mensch, das Wissen, als da mir die Eltern kommen, ist er durch ein Complain, dass ich ihm schön herauswerfen. Jene Mensch, frag der, verwusset ihr immer Rosarf mit ein Complaint. Sogt er, weil ein Camp ist anders wie in der Stadt. Ich tue keine Eltern dort, in alles verlost sich auf den Hula, in ob den Hula geraubtet, kann er upphargen ein ganzer Camp. Ich bin mit der Meure, die kommt hier, aber das hat er das gesagt, es ist richtig, was er sagt. Es ist, ich schreie die ganze Zeit. Sie du hast auch Wälder, sie du Felder, sie du hast Wimmig wohl. Der Malama Tita Moos, der Malama Tita Moon, er trefft sich nicht die Hinterhäuser, er trefft sich nicht die Socken. Die alle Sachen darf man nehmen in consideration, ich schreie doch durch die alle Juren. Man sagt, hey, La Solik hat das schon auch nicht verstanden. Ich weiß, ich sehe, wenn es einer sucht man, aber er fliegt noch immer jeden Tag in Yeshiva, fliegt er sitzen in seinem Zimmer dort in Queens. Einmal sah er an der Buche, nachdem er ist weg, noch ein Schuh, und er gemacht, dass er ein Number, was man kann zurückbringen, der letzte Call. Hat er geht noch im Rosenberg Hotline. Das will ich sagen, nehmen wir es, aber das ist nicht wichtig, aber das Wort ist schon in Hand in alle Gassen. Ein Camp ist der most dangerous Platz, was es du, als wenn ich du kann gehen, ich kann schuchen. Ich denke, wenn man aufgewachsen in der Wiedels-Chaserische Camp ist, pflegt den Schlufreiber gehen nach voller Menschen, gar Type O Blood, gehen nach voller Menschen zu reden. Ich sage, warte, der Reiber zu gehen, 40, 45 Uhr alt, pflegt er ankommen, in der Schauer sind in Seif. Fein geseift am Achaia, zwischen de Fies, in de Bergmann, in de Mucher. So hat uns gut geseift. Da dem zum ich verstanden hat, dass es Sex. Da haben sie mir gehen naiv und stupid, man hat gemeint, dass es geht. Später, wenn sie meine Eltern haben, sie haben sich Achaserei, das ist, na, das kann ich so in ihr Numen offen. Ich kann so in ihr Numen, ich kann so in ihr Manns Numen. So ist schon beide auf Meule Memes. Das alles hat man gemerkt, sie gehen als Achaserei. Stutz, man soll geben, obacht, als Osana gibt der Camp. Ich denke, ich muss mein Bruder, da heim ich schrieb mein Brief, aber geht jeden Tag Lockschmidt Case. So, ja, da ging er mal Lockschmidt Case. Ich ging in der Wiedel, ich ugeleint alle Briefen. Hat er immer aufgestellt, Teufel, wenn er gebringt hat, top, größer, man hat sich kein Teufeln drin. Er hat ihm ungestippt mit der Lockschmidt Case. Wusste der Single-Schildig, als er hat er complaint, aber geht jeden Tag Lockschmidt Case. Ich denke, in der Wiedel, sie gehen, sie gehen in Borum Street, die gehen zwei Wochen, und sie haben zerbrochen, sie haben angebrochen in Apischke. So, haben sie getan, Havla. Stutzen sollen sie lernen, ist das System gewesen. Sie haben genügend Natubai vor, jeder hat gemüßt das Halten hoch. Leute, Signe, ich will nicht gehen. Das ist verschämt, die zwei Kinder sind gewesen, underage, und ich gehe mir stumm, fahrt aber nicht so sicher. Stumm 10 oder 11 Uhr, und sie haben beide Rüsteltarbeitsruhe. Einer hat gemacht, hader gehen, also chassen, um Dafke mit Aschikse. Weil er geschrien hat, du sie Siedischkeit will er Dafke Aschikse. Das ist gewähnt die Verfundkeit von der ganzen System. Und man meint, dass man eigentlich hat Sexual Abuse. Und dann sagen wir, weil ich kennt jeden einen Sprachen, ob man es versteckt. Aber Hans steckt mich ja nicht. Solika sucht sich einen Tag im Camp, auf einen Rinnen warft er jenem raus. Jetzt haben wir gesehen, dass er so ist, weil Tommen ist, bis eine Woche komme ich raus mit seinen Namen. Und es haben wir gesucht, eben sie tun in den Jungen für Solika, haben gesucht, dass du wird es verfolgt, den Kopf ist fies. Er weiß, wenn alle Menschen, was er tun ist, und ich couldn't give a flying hood, weil er halt nicht, aber toucht das Kind, zum Rappt aus das Kind, wie er rief das, zum stippt er mir nachher, auf dem soll man ihm geben, jenem 20 und 30 Jahre, er halt das nicht. In der Emes ist er alt, das ist wegen ein anderes, auch was haben wir Spuchen von Chazayren, von Kobis Wies. Ich will nicht reden für seinen verstorbenen Bruder, weil er kann sich schon nicht defenden. Ich will reden für seinen Schwager, Wollner, wo es hat zugehargert, hinter der Kinderhand, kommen sie, ihn geladen, suchen wir. Kommen sie mitten in der Nacht, hat er rausgenommen in den Wald. Ich sah ihm sich erschrocken, weil er hat geschrien, als er über die Bibel, ich sag, huuuhu, dann meint man, geht ihm hargen. Der Wahl hat man ihm nicht mehr gewollt, ihm zu geben, a gitten Massage auf Maiver. Und weil er sich das Kind gefreut hat, wie man schluckt er nicht. Wollner hat nicht kein Kinder, weil er weiß nicht, dass um Kinder müssen wir gehen mit der Frau und nicht mit der Sucher. Schluckt über die Nacht zwischen Sapur an der Augen. Sie gehen Mandy in der Meidl-Camping geworden, zieh los und sie werden zugestellt. Es käme nicht, wenn man tut, es ist zu lassen. Tut sich nicht drei Männer in der Meidl-Camp. A viele schlimme Herzog auch. Ein schlimme Herzog ist ein Bruder, Lia Chaser. Frauen suchen, als sie gehen Meidl, hat er suchen, ich habe heute auf. Ich bin mal gekommen mit einer Frage gefahren. Nicht so, so unrein, weil ich meure gehabt. Der Kiel geht eine Frage, gefiert sich nicht auf Gitten, er geht gelandet bei heute auf, auf der Daten, auf der Brüsten. Das alles darf man rausziehen, auch wenn man schon ist. Schwan nur, habe ich gesagt, war ein Schleume Kohn, bei der Rönische Kämpfe, leg ich mir dort Menschen da, wenn ich jetzt, das hat vergessen. Aber ich gesagt, Schleume, du im Saan Pregnancies. En er groeit je volk, er het verstande de message, men laat keinem nicht geben van de vreemdaven, na veel zat men ingelaten, laat men nicht. En in de mikro ook nicht, na de keulen we ze daar doen. Als ik dat verzaam, zo had ik een schimrecht dat vreemder zou komen in een meidelcamp. En in een boegeramcamp en een ingelcamp ook nicht. Nu gaat toen aan de schwoeger het geen hoofdpikken gegeven. Is no reason als de schwoeger, de schwoeger zou meegen hoofdpikken dan toch, want ze zijn niet. Oh, dan zien we, dus is aan nephew. No way. This is alles, this in the name of this. Jetzt doe het tot als schwachheid, er was keinem schroos. Je doe einer, es reist weiss, er is een hand nicht bij doe het. Er vliegt arbeid in de maatsebekeri. En er hat ook nog geen kinder, het starten hebben gewoon naar kinder. Is een halte stum 50, 55. Ze gaan hem wel op troep hebben, maar ze gaan de zerbrochene hazer, en dort gaan de gresten boete zijn. En hier zal ik zoeken, wie iemand als dorp getroffen, het is een gelijm einwoord zo zoek. Dat voor jeden getroffen had, je gaat pictures. So der weiß, pflegt er gein, er pflegt arbeit, man tut in der Matzebeke, die bei Nacht, man gedacht, da wegpacken, das alles, was man tut, man gedacht, clean, wababababababababababa. Hat ihm getroffen, zählige Wohl auf Troop Avenue. Es rät sie, du bin mit ihm gesucht, die weiß, wo es da Matze so geht. Was hat er sich schichwesehre, es hat er sich zeuhe, wo sie riecht und er geht es. Und du hat mich gewollt her. Bis ein Tag hat man ihm gehabt, red-handed, dann war er ausgeworfen. Das ist auch wie gewesen, als er gegangen arbeit in Krestier. Wenn ich an alle Krestier komme, gesagt, du bist ein Schiegeheim, halt's dir du. Die warst dann schon aussparig auf der Bakery. Und also ich gehalte von Bakery zu Bakery. Sie sah Schande, wo du gehit fuhr. In Duwet bekt alle Chazayram, koide mal laut a family, er kimmt in a family für Chazayram. De gräste Chazayram muss es do. Jetzt suchen sie, dass er wiedelig wäre nach Chazer, und wie denkt man das nicht? Gedenkt man anderen mal an noch Chazayram, aber für wiedelig denkt man das nicht. Aber wiedelig ist ein mixed up, screwed up guy, mit jeder Sache, was er getan hat, er verstanden kapoer. Verstanden, was auf uns steht mir einer mit Loksch, so hat er ein Complaint für jeden Tag, du Loksch. Du wusstest dir jetzt aufgetan, und wusste recht, dass die ganze Leine jedens Brieven, so haben ein Complaint, you fix it. Wir wissen, ich ging nicht mal, das hat er herangeworfen, der Klab, was er gewonnen, Gummitz Gummer, der ganze Stutt, hat er eben gesagt, jetzt mach verloren, mach Scheinkeit. Du sie die ganze System, Menschen führen, unabseichel, in so ein High Authority, die ist, was er will. So hatten du ein Problem, gehad mit Duwitz Matze Bakery Arbeiter, in den Sommer andere Problems, genicke noch, sie fehlt jetzt nicht. In Duwitz will nicht handeln de sexual abuse. Weil er will nicht sagen, er will nicht raus auf seine eigenen Schwugers, mit seinen Brüdern. In Eochet, er kann bestehen, so sagen, also ich geht, jeder will haben, das ist ein Heilig von der Fringe Benefits, das tut doch nicht größere Sachen, anyway. Sucht man um Sex, ist für frei, muss das da lieb, ein Engel, ein Meidl, muss das schicken in jene Kämm. Raboi sind da für ein rückstellender Fies. Aaren, seine Kämm sind eine Sache besser mit seinem Leib. Sei Herr Michos, Herr Michos alle Juhn. Seinem Leib hat nicht das Wort auf Duwet. Oder hat er von Meure, oder lacht ihm Duwet in Poonen, weil Duwet bekam der Permit auf seine Nummer. Wenn Ruben hat das gewollt aufstellen, bin gewöhnt geworden, als es nur Duwet kämmt. Und man darf das aufstellen. In Wesen schickt die Kinder zu Duwet, nicht einfach in jeder Kämpf, nur speziell zu Duwet. Soll gewöhnt werden, pinklich Wesen zu anderen, Kanzler Wesen zu anderen, Melamed. Es soll gewöhnt werden, jede Wesen Arbe dorten. Weil die Kinder gehen so an Vulnerable von den Chazayram, sie tun größere Binyunen mit allem. Siehste Katze, du am Mikkels, Afroam, Mikkel, wie du fliegt, sie schlossen nichts, normal zu Schabes, zu Freitag, zu Nacht. Als ausgekommen sei, später, man fuhrt wieder weg. Dort noch siehste Katze mit Chesky Rosenberg gemacht, mich gebesucher mit zähnlige Kinder im Bucher. Sie suchen halt alle. Aber das ist also, so siehste Katze, so Brüder. Kam du mit Katze. Von Weil, also so Brüder. Kam du mit Katze. Kam du mit Katze. Fasoli mit alle Scheigetstick. Es war meilen, wie sie sie sahen, der Molester für unsere Kinder. Na wo ist ein erster Stab? Man hat sich hier zugestellt, sie gewinnen durch die bekannte Maße mit Moschelje Teitelbo. Ich komme, Moschelje Staten, wo sie ihre Sabride mit seinem Leibsgaben. Es ist ein Wurz, ein paar viermal Rabunen, man soll machen noch im Rosenberg still. Nein, das ist machen keinem still. Ich will dich machen heuer. Jetzt hier ist es so, als der Sitte für Jermie Teitelbo, der Zergolle zu rufen im Boropark. Jungreis, was er gehen als Schütte mit dem Jeremie Teitel, ob ich jetzt um so schön zerteilt und zerhärgert und zerkrieg, weil doch im Rosenberg ist rausgekommen mit Nehmes. At the end is gonna happen all over. Aber unsere Kinder fallen der Wahl größer Victims Carbunas. Man darf auch watschen auf die Bosses, man darf mitschicken überall, geherrgen landen, nicht lassen die Kinder allein. Und man darf auch watschen, in uns suchen die Kinder, En ze maken aware of allem, keimen ze samen met jeugd alleen. Jeugd meinig is dat zo wie de dint van isser jeugd. Maar dat viel met dat melamed in wald, in velden, melamed slept toch van haar wak. Zoek de melamed. What goes for one, goes for all. Als ik mij zei lief, is met mij geen van haar wak in wald, alle kinderen moeten metkomen. En dan zoek nog met de kinderen, toch maar aan melamed, gaf de groen, maar dan een private pletter, of er slept er ons aan erven, zoals de maza, stoist u met een vies daar, dat ze zal invallen in een zachalischen. Oder, ze nemen met de hand, dat ze hem geven, maar kretsch de twee testikels, de eier. Er zal tant. Oder, dat ze hem geven, maar schlep de boer, dat ze gezegd zijn, heng de groen op zijn boer. Zoals dich nicht losen, als er soll dich molesten. Man lugde mit der Unam noch zu straschen, dann taten. Take action. Sie gehen am Ula Platz, mit geräbt meidlich, wablich, sach. Ago, mit na goeische Stuhl. Ich gehe an einer, hat inventet, als er klipp, so hat sechs Fies, die Frauen uns herangelegt auf jenem Platz. Und an einer hat herangelegt, mit geräbt der Erwe, hat es gegeben, ein Chapun mit alle sechs Spitzen. Maar ze kent daar opnemen naar een spetulie en ik moet gaan naar een spetulie daar opnemen als ze toen gaan ze blit met allen. Dezelfde doog, het kinder lost denk niet, zal het zijn beschimhoofd niet lost. En nog dan zal het zich gaan rieven de police, 911. En rief groet aan dat naar zeer zal ook rieven de police. Zo, nog doen we even wissen, als er afkomt, gaat men treffen een weile vlees, alles gooische vlees. De government schickt daar ons die vlees, dan moet ik me gaat aan mijn schier gaan, laten we los van de government straatstellen aan mijn schier gaan, moet ja, moet niet, ze geven number, secret codes, en we zich teuren in gewisse plekken, als we zat naar vlekken, dan moet ik me gewijs, je staat toch, als we alle treffen en schicken, zoals men zegt, de ganze nacht, die hem kieper, er wie hem kieper, gaat men van de camps in zin, dan waren de weertoofers in één keer treffers. Met dat stel, geheerig, Rabunem, sonst haben eine geheirige Kontrolle auf die alle Sachen. Weil Tommy nicht, geht man treif. Es ist irgendein Beklandruf, hat sich gemütet, in der Ziege stellt das Guche für die Government, USDA. Das ist auch gegeben, hat das die Government, hat das nicht gewollt. Tavarien, geht man nicht so, ich bin, spielt eine Rolle. Ich denke, ein Jura hat mir gesagt, den Deko, das Kusche, mich wollte, wenn es kein geheirige Heim. Sind ich du kein geheirige Kontrolle, auf dem es mir geht, eure Kinder zu essen. In a sach get the government, my mind is a shoot us to game geld, in me treife tun in zere kinder. En we denk kiemen ze heim als we wild. We kiemen na heim, mit goeisch blit. En nog dan af en wissen op de trip ze me voert, ze doet der Yehuda Koko, der was is hier gegangen, ze zitten in jail. Naar Margulis had zich van ungenomen en ze is gegangen. Le maase, er had kemat alle newsenparks dit er so bliessen. En hier een verzeildrijver, zettelige juren, als ze zijn een en hem kinder, wees toch wat, jeder wil zijn, dus big shot. En hij neemt ze nog doen met mijn geit eraan bij de tiers, dat nog zal ik goed gelegd. En dat maakt hem met zijn wischke bezoeken, hij had zich een moeder, hij had zich 10 juren en hij got out of trouble. So, ik wil zoeken de moeder, Tomer, Yehuda Koko, op zo'n blieste plaats, is het een danger. Je wist niet klieger van hem, hij is als een gittere, er pakt aan je. Zo doe je alle zaken dat we zeer opwacht geven. En ook doen we even opwacht geven bij de meidelijke ogen. Deren dat meidelijke vriend. En wie het dierst ik zie is. Het komt eruit met de kleidering. Ganzen die zijn hoofd in 6 inches hinter de knieën. Dat is mooier die knieën. Hoe ze ze maar in de bank zijn, de meidelijke tien zich ons. En hoe ze lijken zich aan een en ander in het bed. En hoe ze zo'n kind die grootste shaboes. Maar zo bij Shabbos nacht niet. Ze laten officieel in de camp twee, drie meidelijke sloven naar bed. Valt geen gedraad knieën. Weißt du, wenn ich viel also, wenn ich ihn gesucht, Schmiel hat gesucht, als wir tun nicht losen, zwei Meidlich in einem Schluss. Trägt die Gemüse von uns, er hat Meure, es wird Muskel von der Köln, sagt die Gemüse, nein, das Großlehne, wieso ist es viel, sich an ihm zu hagen, a Female, zum Morgen gehen sie, ich, a Male, a Bucher. Der Gitter hat es nie, es ist schluffen Meidlich, weil man macht ein paar Tuller auf sie, ist mammisch heftiger. Und man darf suchen in Camp, da jeden Meidl fahre sie kommt. Sie wissen es dort. Sie touchen der Meidl. Bei ihr private plätze, sie bei der Bristen, sie hinten, ist eine chaserische Sache, immer tut es nicht stehen. Und da mir einer tittet, sollen sie kommen zu den Hohen und suchen, so hat man getotcht. Nicht der Bucher, man hat ein Meidl. Tun ist das schon ein zweiter Meidl. Und dasselbe soll man suchen, der Bucher. Wir haben gesagt, na alle Teure sind, wir haben gesagt, von dem Landen. Auf Seier, Seier, eine Sache reden mit den Kindern. Keiner tut ich nicht trotzdem, nicht einer in der Kitte, nicht der Hechere Kitte, nicht einer von der Hechere Kitte. Und ich habe viele Amal Lammet und ich kann Kanzler, keiner nicht. Und haben wir trotzdem drei Zirik zu feiten und auf dem Weg holt am Taten, ich call 911. Bitte nach Haber, wir sort der Telefon, 911, help police, somebody touched me where you're not supposed to. Und auf dem Daten wissen, bin geladen, sie sollen watschen, wie sie fuhren in der Hotel, sollen watschen, wie sie fuhren, Arim Zimmern. Ich so geht einem, nimm mir dann war wie du fuhrst. Lohn ist dann war fuhren allein, sie lohn ist dann man fuhren allein. So beide sind uns angestellt. Beide sind sie Target, beide sind sie Jinge, sie kochten sie beide. Und dann fühlt die Eltern auch. Der Jäzerohre hört sich nicht auf. Und dann watschen wie man geht, Schabusen, Zikadäume. Und man darf sehen, von der Jahr mach liefen, Schesheim, Swingers. Und man darf auch geben auf alle, ist er jiechert. Und alles so, wie es darf zu sein. Just because the summer, meint nicht, dass sie Hitlerer ziehen. Jetzt hab auch gewollt, so man darf sehr Obacht geben. In die alle Plätze, wie sie kommen sich zusammen, in die Stores, da noch ein Special Stores in Woodburn, in Monticello. Ich hab eigentlich schon gesucht, sie tun die alle meine Medications. Man legt daran, von den Englischen, von den Mädchen, und werden high. Und sie mischt sich aus in the Coke. In der Weiß-Tafel-Nisch, and all of a sudden, kenne mit der Team, wo du mir will, wenn einer offert er a glass of water, offert er a bissl, lassen wir sagen, a glass of Coke oder Sprite, mach schon, du siehst, der Kopf ist clean, sie hat nicht du kein Pill, Axikant mit anderen Sachen, und mach schon, als er gießt nicht heran, gut nicht nur das, was ist du, das tat schon so. Wenn er gießt er heran von einer Battle, Thomas ist ja offene Battle oder offene Kern, kennen sie auch schon dort etwas herangelegt, weil kennen sie auch, er will auch wieder ein bisschen high. Es bei Meile sollst du nicht nehmen noch von einer closed Battle mit einem Seal. Also wie wenn du kaufst in der Shelf etwas. Ich muss als Eier watschen, dass der Eulam ist mehr dick zu lassen. Sie halten schon dort, als der Esruel Hugger hat mitzuriefen, er ist Esruel, er möchte sehen, hat er beskissepisk. Ich bin jetzt durch das Quere, er hat so getanzt und geworfen mit den Händen am Tisch. Ich habe ihn gefragt, er ist ein Mental Case. Er weiß nicht, ich suche, wer er ist. Ich habe gelitten 18 Uhr, ich sehe ihn, ist er ein Mental Case geworden. Anyway, ich tue jetzt in Wischnitzer Yeshiva im Benai Bereich. Stell dir vor, wie wir halt sein. Und das ist schon etwas haben. Es ruch Yeshiva ergens in der Shetach HaKibish. In Wischnitzer Benai Bereich. Schraim schon die Blätter, als sie viel mit Drugs. Drugs, D-R-U-G-S, Drugs. Es versteht, es ist auch eine Masse, was ich so geibig. Ein Rebbe wird krank. Ja, warum wird krank, nennt man einen Zweiten. Ich meine, einen Elected Ruf, nennt man einen Zweiten. Er heißt der Rabbe. Zuhör, er fiert in jener der Pedestal-Rabbe, der Schein-Rabbe, was man kiegt auf Marot. Du bei uns geht, bis der Rebbe starb nicht auf, und man trug dem nicht in Kiver, und man schreibt nicht, schreit nicht auf einem Jechi. 40 ist das so. Ist die alle Rebbes machen Kallien, die Juren, wo sind krank, mehr wie von so einem Gebot in den Juren, wo sind ein gewinn gesinnt. Ich will nicht unheim mit Kanemen, weil bald hat jeder unheim zu schreien, scheigen. Take a look, jeden Reben. Es zu sehen, als in den Juren, wo sind ein gewinn krank, hat er mehr verdorben in Kallien gemacht, mehr wie von dort gemacht, reifach. Jetzt, ich will nicht daran gehen in Prüten, Prüten, weil das sieht man nicht jetzt kein controversial issues. Aber wenn insofern hoben die ganze Zeit, demselben Chesm, wollt man jetzt aufgebaut gewisse Menschen, was wollten gewähren Ruheläuse hinzustellen. Darin sind wir doch halt gegleibt, als nein, der kenn ich, da sitzen auf jenem Winkel, der kenn ich, sind nicht wichtig. Ich kann nicht jetzt heran, weil I don't need now a controversial issue. That's not what I'm here for. In alle andere Plätze geht man vote, man nimmt ein Rabbi, man nimmt ein elected Rabbi, man vote fahren. Es ist nicht mehr wie normal. Geh frage einen 90-jährigen Nieder, Schal auf Amare. Er weiß den ganzen schönen Schuh, was man redet. Es ist so, Business hat gelitten, als Sachjur Melchuma. Ich fliege vor nach Wiesnitz, weil ich fliege vor nach Erzsruel, vor nach Antober Hashem, aber ich fliege vor sieben, acht oder neun Ula Jür, und ich fliege wegen Mikwas, ich fliege sein in Ukraine, dort in Barditsche, wie Fabi sagt, das geht ein paar Schicksals, der dreht liegen, der mich alle Schabes, der Ganner, was er zugegangen wird, der Stutt. Eine von den zwölf Mädchen haben sich genommen, aber ein Teuer, was haben gesehen, was er ein Chaier ist. Anyway, ist der Maße, fliege ich vor in, ich fliege sein in Erzsruel, fliege ich halt zur Angang, auf Schickung, wie ich das zu machen, in diesem Geweihrum sind sie mir gelähnt, in einem. Und sie suchen, der Imrechaim liegt dort, der Chazanisch liegt dort, Banovitscheruf liegt dort, ich will nicht eins zu sein, so ein Akepindeltillem. Ist in die vor Juren, wo es der Meuschel hat gewebt, wo es noch heute wird nicht gehen, kein Schimm Problem, es soll nehmen einen von den Kindern und so machen es der Rebbe, weil der Rebbe, er Meuschel hat sich gewiss da chillig für einen, er ist Rebbe, zier ist nicht du. Er hat sich geschrien, er will es an sie, es ruhle nicht an sie, er ist ein Mamser von Ergens und da wissen, wer es ein echter Mama ist. Anyway, der Chulo, wo es ist gewesen, in den 15 Jahren, der Chulo hat er rübergebracht, das ganze 10 Jahre, was er Meuschel hat gebaut, Business. So hat es auch gebringt mit Kolbekol. Weil jeder ging ein bisschen mit Politik, mit Schmapitik, mit dies, mit jenem, mit der, ins Ruhl, ins Jodem haben sie, in Islam haben sie, der Rebbe hat gesagt, der hat uns noch ein Kind. Herangelassen, der ist Stissam. In derselbe Sache ist gewesen in Sattner. Der Rebbe ging sehr krank, als 8 Jahre, der Rebbe galt noch als Stroke. In den paar Jahren, was man sich auch hingerissen, der Rebbe zum hat gewollt, als sie soll sitzen auf dem Rebensplatz. Ah, es ist auch froh. Es ist nicht ein Problem. So da maße, weil ich Riesener, sie liegt neben so etwas in der Ruhe. Riesener hat erzählt, dass Amul der Poib, die alten Mitbesuch eine größere Drusche, und sie ist gehen auch froh, man hat nicht gewiss, sie gehen verstellt, sie gehen an eine Kaiwe. Und mit einer Drusche hat er ungeheble Leide, und sie hat geboren beraben ein Kind. So ein Poib tut auf den Straßen um, sie sind doch supposedly der Heilige. Sie liegt in einem anderen Hecher und sagt, oh, das ist ein Schmane bis. So der Rebens wollte sich ungekinden für eben Strahmen, sie wollte reingekommen, sie wollte gewinnen. En nu had ze gezegd dat hier zal men schrijven, Roef, al in Poil had men schrijven, Roef, zat dus van kinderen om Sigeter. De Sigeter is weer geen zang geld ook, maar de maas had die voor hier had er ook gebrengd, dan zat er van jeden trap eerlijke gevoel. Zo keinen is gered wie heilig daar hebben geweest, zo keinen is gered dat we daar hebben op gestreven. Afvillen der inje van mij gezegd tegen de Medina is ook al zoiets te draaien geworden, als men gaat ten einde met de Araben. Is er niet de bremse derig geweest, daar hebben we het even gezegd, maar je dacht, mag de psychologische protesten moeten man hebben, maar je zoekt hem even de rabers en oog dat, dat hebben gezegd, ons gaan we niet van dezelfde koor. Gaan we niet gaan in een. So basically, de rabbe met zijn ganze schieten is vergessen geworden. Hier is gevraagd aan kinderen van 14 en 15 uur, is gevraagd aan poe moel, gewisse, niet een kind, zelige. Weer gemaakt een cijfer van Joël Moesje, ze hebben niet gewist. Das ist nicht gewesen. Ich habe gefragt, in Galatien 20, in 25, wo steht in dem Joel Moshe? Hat er viele nicht gewusst, dass es angeteilt auf drei Chalukken. Das viele nicht gewusst. Der Rebbe ist nicht starker geworden im Ganzen. In der Rebbe ist der Machleukes von dem Siegiter mit der Rebbe ist schon auch nicht starker geworden. So, mit wo sind wir geblieben? Mit der Bunch of Dropouts. That's all. Es ist nicht mehr in dem Rebbe's Gesiedes, was er hat er aufgestellt. Anyway, dasselbe ist jetzt in Wiesnitz gewesen auch. Man hat sich geschluggen geratzt unter so vielen Juren und das Office herausgekommen, eine miese Sache. Man hat der dem gescholten, der jener hat jenem gescholten. Es ist herausgekommen, hat die Yeshiva, es gab keine Warmkeit. Es bissl Warmkeit. Hoi wei, ha man chil me nichu. Le jamo Yisru wail. Deze warmkeit, geen als Shabbos koeit, is het gebrennt. Maar je ziet wie ze brennt. De schinnen dat een geriet. Deze is nu goed. Er moesten geen flamfeier. Eens hebben we geleden waar moesten meer, waarvan hebben we geleden waar we meer gaan. We gaan misschien gewoon 86 uur. Ze vinden we achter, en eens hebben we hem kennen geleden. Sinds geen deze, geen het oog gaat ze zijn problems. Maar moesten we geleden op alle bakken. Atavenen, a smoothes, a teures, a misserschmiss, jeden Dienstig, halb vier, so zungeheim der Schier, halb vier noch Mittag. Ich bin a misserschmiss, so durchgebrennte Mensch. Noch ein Brecher, ich ändere sich cool. Jetzt haben wir gerade mal ein Meeting, Donnerstag war nach, gehillische Sache. Jetzt haben wir gerade mit mir geheim auch, wenn der Rebbe. Er mit dem Heibzchun der Rebbe zu warfen, schocklen, schocklen, warfen. Fragt der Rebbe, wo sie sie viel Tag nicht gesagt, du bist der Narische, viel mehr Seier gibt's jetzt. Donnerstag Nacht, er darf anheizen auf Schabbos, auf Hacken Holz und Brennen, so flacken Schabbos. Es ist gewähnt, wie ich nicht. Und auch damit ist es geworden, gut nicht, weil die Flacke zu brennen, es ruhen, Mendeln im Mendel zu brennen, es ruhen. Du sie gehen die ganze Sache. Handhaltende Bucher und Badrogs. Und jetzt ist ruhen, die Gerida sagt, stärker wie du, weil sie du sagt, mehr ungefuhrene Bucher, und sie drehen sich noch in die Yeshivas, und in Benaibereich, die Jeridis Adoyer ist dort eine Sache schneller wie du. Adort halt man schon auf Drogs. Ist bei Erich ein Jahr zwar, immer schon halten du, wenn es in die Schiebes auch hat auf Drogs. Man halt du auch hat auf Drogs. Man redet, man ist endlich. Endlich ein Bucher kann nehmen, Medications. Ja, nehmen ein bisschen. So haben sie in dem System, so haben sie in der Medizin, wo sie nehmen. Sie nehmen es mit Bronfen. Ich will nicht so pinklich wie so, weil das kann es unheim zu suchen. Ich kann auch sagen, die ich noch ein Maßbar sagen, sagen. Aber sie bitten der Matze. In Sru, der Maschigener, der Winterfeier, die busy. Sie da Perze dort, sie da Perze dort. Sorg dich nicht für die Perze. Die hast da Schein im Gurt, wo dann Tat hat er übergelost. Die darfst du es anhacken, aufhacken und ansehen, so pflanzen, dass der Rose geben Bucherem, so sehen, dass sie wie ich nicht zur Bucherem. Na, das kennst du nicht, Stien. Weil 18 Jahre ist auf mich gehalten, isolated. Und wenn ich geräude, bist du geworden, hat sie wilde mit der Fähr. Und dass es sei nicht geht. Es, man darf nehmen, also wie ich habe Eibe gesucht. Man darf nehmen, also wie in Wien. Wiener Ruf hat ein Kontrakt, dachte ich mir, 15 Uhr, 25 Uhr, nur dem tut man es renoen. Sie hat ihm keinen nicht herauswerfen. Aber ich suche nach Stamm, nur dem, wenn man sieht, wie er alt, nimmt man er aneinander. Er hat gut nicht mit dem Mäusters. Hans, ich habe nicht mal zugespart, alle Mäusters. Wie haben Mäusters, das ist in der Gata zugespart. Aber hätte man ein wenig nimmer, nur zusammen, die scheine Figur von der Kehille, wollte nicht gedacht, sie werfen Mäusters, er wollte nicht gedacht, sie sparen die Schiele auf Bedford, keine Kleimer, und er wollte nicht gedacht, sie sparen alles an andere Mäusters. Was gewähnt der Ruf von einem Besmetterisch? Ist das, you over-exceed your power? Ne. Zalt men naar dorp. De wazen dat we maken, Iberoel zit ze teilen, dan begin ik van de rebels. En zat men wat me gedacht, dat zou je tien in Iberoel. Je hebt hier gewoon geen probleem met boeken om een politie te zien. Ik houd dus boeken dat we zijn uitgeteemd van de wereld. Ik houd dat ze daarvan wissen seksueel op je ogen. Dus dat wissen wat ze zei, er zoeken als ze zich aan mischke bij is. We gaan geen probleem met dat. Ik houd nog, als Tomer is het niet dat heilig van hem, van Hoge, van de Talmeteuretse, van de Yeshiva. Als we daar misschiener iets gaat staan, geit sie zu allen Bucherem, man soll du warf Meier, man soll noch laufen noch im Rosenberg, man soll dem, sie nützen doch den Bucherem, sie nützen unsere Kinder für sein Militär. Also weißt du, kein Kind kannst du gut nicht stehen. In das Scheige schicken wir sich auf hier. In Demmels kann es auch noch hin, wenn nicht, ich kann auch gehen bei sich ruhen, so wie leidisch und Hahn, fängt das so niedrig wie der Gehör. In Snees, in Sexual Abuse, in Wunder willst, in allem. Schau, jetzt will ich zieh jemand, Zij haar schmies. Wer had gehaarget stark? Wer had hem gehaarget? Dat wekt zich af aan mijn schicken en nog maar wil mijn mensen gehaarget stark. Who gives a damn? Who cares? Zijn tata doesn't give a damn. De kinder don't give a damn. Zijn bekiemen geld, optreed geld. Laser Kerstman doesn't give a damn. Mr. Thompson doesn't give a damn. Nobody gives a damn. Who should give a damn for all this? Ik wil vragen aan andere schalen. Wer had gehaarget in geschulem hoger aan mitzri? Wer had hem scheiget gehaarget? Das will ich wissen. Sie du vier Zweige gewesen hat ihm gekannt hargenen. Einsufig ist, als hat ihm gehargen seine eigene Mischbuche, weil sie du an AK Policy, wo du sie sicher du, so vermalt er noch an AK Policy. So AK meint an Insurance Policy. Das ist ein, ist der Pakt, der kennt sie an. Sie sicher also, aber okay. Der zweite ist, als hat ihm gehargen zu Ruhlhager, zu Ruhlhager mit, sie ist am Frieder. Weil er hat sich letztens gedreht in Monsi. In Samuere hat er will übernehmen. Er bin teutkurig krank. Nor, steiß pinkt er so, wie es in Ruger am Itzir. Er gesagt, ich mach Kalli der Jugend. Wenn in Le Mans ist kein Pink verkehrt, kann er aufgearbeitet auf einmal dreigen. Also wissen, man tut sich nicht lassen, tatschen, man tut nicht tatschen. Er selber doch, hat er gesehen, er dreht sich dort. Na, er will mich übernehmen, hat er ihm gehargert. Der dritte ist, als er jemand gehargert, sein Bruder, der im Sozi-Team mit Medic, er heißt Laserwolf. Laserwolf haken. Weil Laserwolf will weer een borrelparkje roepen. Dan gaan ze zeggen, is maar het leeg. Er is een seksplatser is er roepen. In Lakewood, er is een in Jerusalem, er is een all over. Net zijn gebeten om taten. Als er wil hoeven een borrelpark. Gezien, de breeder is zwaar. En had je dat kagert zijn rangje in Moskowitz. Die was het busy, was het afmaken. Vieren de meidelschool. In Stoetus ook vieren de meidelschool in Monsi. En alle meidelijk teksten zich in Shabbos. Stoetus, die is al geschehen. Ze hebben jetzt gelijkt eraan een grootste druk. Weer en woes en met dit moest ons verrechten. Is er gedacht, komen wel een is er oostelijk arbeidsroos is dat mij overgegeven de tekst. Shame on you all. Anyway, de Moskowitz misvliegen vandaar. Ze is eraan te taten, ze is haar tochter, ze had gezoekt. Als, met afgeven van deze World Borrelpark. Maar daar heb ik gezoekt, gaan ze naar zo'n veel getienen gegeven getraaid. En gaan nog eens kan trof nachts vinden. Wij zijn de kinderen zijn de grootste kroeks in AK-policies. Anyway. Nog doen we daar verder gesjaad. Als hier gescholden ein Jahr und ein halb zurück, dem Zerulhuger am Mitzri, als er hat es noch ein paar Gruppen auf Ben Bechaie Uwe. Ich habe gesagt, er wollte sich auf, aber wisst ihr, wenn es auf und sein hat noch jemand ein paar Gruppen, in der Tat hat es noch suchen auf ihm, an Zinnikadin. Le Mans, will ich ihn suchen. Die erste Sache, dem sie halten, als es Mann gehackt wurde, will ich ihn suchen, es geht im Kohl. Ich habe nicht gesucht auf Pinchas Schulem, ich habe gesucht auf Sruh. Weil Pinchas Schulem ist aber heime bezieher es Udem gewesen. Ich wollte ihm keinmal auf ihn nicht gesucht, das schlecht war. Gott, ich hätte mir weigetein. Geh ran in der Kindestall, treff dort aber heime, man will ihm helfen von Miller. Und es ist immer noch ihm zu suchen, ah, die ist mir getein, die in die Abende, die Beheime hat hier gut nicht getein. Still, wenn er geht, er contaminated Miller, ist es Menschenschild, nicht die Beheime, aber Menschen darf man geben, so sagen, homogenize die Pasteurize. Und als er Beheime hat Cancer im Estes, ist auch nicht die Beheime Schild gewesen. Weil, man hat es gedacht, bei Kicken in der Weg war. Anyway, den Beheime wollte ich keinem uns geschaut. Er gerade eine von den Menschen, die haben geschrieben, sie haben getroffen in Person. Da bin ich hingegangen und ich habe gesucht. Das wissen nicht jeden, kann ich treffen in Person. Schon so, ich kann nicht treffen in Person, dann geht es mit Gabur. Aber einmal habe ich getroffen in Person, dann habe ich gefragt, wo ist Tinte geschrieben auf mir? Klar, wer bist du? Jetzt ganz aufgeweckt, wer ich bin. Sag ich, ich heiße noch um Rosenberg. Ist Tinte geschrieben? Wo soll ich noch Tinte geschrieben? Sag ich, dass Tinte geschrieben ist, sonst schon kein Schirr wie zu Davon. Sag ich, jetzt soll ich dir so ein Ader, aber gleich dir zurück dem Heirem. So wie sie steht in der Gemurre, von Maasburg in der Gemurre. So, einer hat gegangen dort, bei jedem Feld. Die gegangen der Schömer, es gibt uns Zettin, hat er ihm gelegt nach Heirem. Es gegangen der, hat sie geschrien, Adram. So, die Gemurre, als jetzt, der Ebers hat geschrien nach Heirem, hat ein Problem, weil wir kennen nicht Mater nach Heirem, noch durch Aggressor. Die weiß nicht, wer jener gewesen. In der Meile kämen den Schmatters an dem Chayram. In dem ist es geschrien, der erste der Chayram, er ist ein Chayram. Fregt er, ne, wo soll ich die? Da bin ich ein Chayram. Der Jailuf, das Geinze, der Gedäula dort. Jetzt wir wissen, das Gräser von Seien nicht du. Es sei der Matters an dem Chayram. Es ist der Sogen Adar, aber leicht zurück dem Chayram. Ich habe das Maß bewähnt in der Gast. Ihr habt verstanden sie nicht? I would hesitate to think. Sie hat das verstanden. So, ich habe eben kein Mund nicht gesucht, das schlecht war, weil ich habe dem Schigenen, nicht mal, es ist bei Pachsi Veribi. Er hat nicht gelungen, Kinder, dem Hasen gemacht, er gesessen, behalten ist quer, jungen lang, kein Mensch gegangen zu dem Herrscher nach Fülle. Er hat nicht gewiss, was wo es ist. Er ist neuerdig mit T-Shirt zu dem Jakob Josef zum Seiden. Er ist auf ihm gewöhnt worden, sei ihm gekommen auf Speeren, auf den Seiden zu betieren, er hat zusammengefallen, er hat Epilepsie, es ist dann nicht normal. Das heißt, er hat nicht gelungen, Kinder macht es, er hat wohnen für Schiel. Jetzt. Der zweite, Cicerul Hager hat es geteint zu nicht. Und der dritte ist, Cicer du AK Policies. Und der vierte ist, Cicer hat es geteint Laser Wolf. Die alle drei sind ein Ems. Der Mensch hat es geteint um eine Operation. Der Rebbe hat es gewollt, er soll machen eine Operation. Er hat sich gemütet, er ist schon in 67, er geht riechen weiter. Er hat schon gelebt damit. Jetzt, Laser Wolf hat er gewollt um den Stiel im Warenpark. Hat er eine Zigarette zu machen, eine Operation. Jetzt, der Laser Wolf ist ein sehr gelungener Mensch, als er keine von den Schinten schreiben soll, nur auf Englisch, öffchen ist auf Jüdisch auch nicht. So ein sehr dicker gelungener Mensch. Plötzlich ist er geworden in der Medical Field. Jetzt, normal, wenn einer ist in der Medical Field, dann ist gefährlich. Er geht nur eins. Er sagt, dort ist der Doktor, dort ist der, er treibt sich, wir kommen noch schnell ein Appointment. Aber der Laser Wolf, der hat einen anderen Zugang in die ganze Sache. Der Laser Wolf, er sucht schon, wenn man es auch machen soll, wenn nicht. Das kann ruhig und rischen von der ersten Klasse, der scheint. Meine Mama, Leia Schulem, alleine mit Kapures Mischkuga, ich habe nicht betont. Ich habe ein Baby gehabt, ein Doktor für ihr. Ich habe gesagt, dass du willst wissen, was er ein nicht normaler Hospital, der Hospital ist, der Mount Sinai. Ich habe das umgezeigt. Pushten Simmen, als Laser Wolf ist in the medical field, kannst du dich schon wissen, was er in Gitter Hospitals ist. Wo nicht wer? Anyway, ich hatte noch eine Diktatur, alle Jungen mit mir, von meiner Mama, von meinen Taten. Er hat ewig alles erledigt. Le Mans, eine von ihren Diktatoren, Dr. Aegis, er gestorben. Er ging ihr Doktor 50 Jahre. Es ging an jeder gekommen von Erzsruhle, er ging an Scheuchert. Er hat zwei Kinder, zum Beide gewesen, Diktatoren. Er allein ist auch später geworden, ein Doktor im Warenpark. En de dokter ging 85 jaar oud en er gestorven. En ik heb hem gekregen met stroke en met operation er gestorven. Maar ik dacht toen mijn dokter, leuven genoeg Laser Wolf in een hospital. Er is al jezus, maar toen kreeg hij geld, een kleintje in zijn zin. Hij leeft toch van ergens. Leuven genoeg Laser Wolf, ik dacht toen mijn dokter gestorven. Ik weet niet, wat ik daar weg, als hij weer kan ik niet. Zo, no problem. is Le Mans ein gemanntes gesehen. Hat er so sehr aufgeregt. Sucht der Verleser wollte nicht, dass Maschige da da. Mensch, ist ein Mann ist stark krank. In die macht doch Maschige mit dem? Are you crazy? Sucht er ja, weil er heute auf Mama spuche. Er heute auf Zruhl. Er heute auf Mama spuche. Nein, das ist ein Empfer. Lass mich einem starb. Link nach Wasen, das gibt's kein Verleser Wolf. Jeder sucht du, er ist ein Zadig. Er ist ein Rusch, ein Drehtling. Anyway, wenn ich gegangen interessant hatte gedacht um ein Doktor, hat man mir gesagt, dass sie du Itzi Tversky. Itzi ist mir gelehnt von dem Laserwolf. Alle Gruppe Itzi, ich soll wissen, das ist geschehen, und der Doktor gestorben, man hat gegeben für Files für gewisse Doktoren, man weiß nicht, welchen er soll auswählen. Hat er mir gesagt, er hat mir gegeben, the time of day. Hatschik hab mir gesagt, als ein Bruder, als er gesagt, für eine Frau, sie kommen anschrauben, in Teumer der Beure hat er gesagt, du weißt, du bist da so schein, hat die Eier hinter mir werden waren. Das ist gesagt, Frau Frau, she walked out, ich weiß, wer die Frau ist. Und ich hoffe, sich kann man ihr überzusuchen, weil at the end of the day, als er will, gehen in a fight, hat sie gehen in a fight mit. Und es hat aufgehoben, das Kind hat er ausgewandt. Das ist der Bruder. Wir haben sie vier, den Teumer der Beure. Anyway, es Le Mans hat er mir gegeben, der beste Service. Und hab mir noch gegeben, noch einem zu deinen Leser, du wird hoffen, haben sie gearbeitet, was sie am Taten auf sich gearbeitet, ich kann auch die alle Diktoren, und er ist auch da Alliesan. Ich habe gesehen auf seinem Badge, also er ist Alliesan in einem anderen Hospital, ich meine, als in Lennox, aber er gekommen da ran, auch hat man alles geteamt, hat sie gestellt, als meine Mama soll sich kennen, Eltern in Hoop, und man sagt, the next few years, was hat gelebt, soll sie so uncomfortable, viel ohne Doktor. Ich meine, viel ohne dem Doktor, ey. Ah, scheige, jetzt hat Tumannik, der Leser wohl. Ein vierter Politik, Munischer, ist er angestellt, nicht für Tour, kann ich ihm suchen. Ich will ihm noch nicht suchen. Aber ich bin normal, wie es rarisch ist, das ist. Anyway, ist Laserwolf. Ich fuhr noch jetzt, es ruf an der Gassen, ich hab noch die Gassen. Sie, ich hab sie gekannt, weil ich bin ja noch mal am Lammet. In Squarehider, im Borepark, bahn. Da hab ich im Borepark ist Square. Ich bin auch gewinnt, dass ich noch für zwei geduschen, weil ich am Haus gehen, wenn ich mir nicht wüsste, dass ich nicht zu und wacke ich heraus. Aber Menschen haben da gesagt, wer schildig wäre, juhren, juhren. Ich hab noch Hand, nach häufig in 800 Dollar, noch ein gewolltes, aber so noch nehmen, noch zwei Wochen in Teumer de Beure kämen. Aber einer gesagt, den sollst du nicht stehen, weil wenn er jetzt hier tendig mit dir ist, die ihm schildig sein, noch 8000. Anyway, ziemlich wichtig, all jokes aside. So, ich hab ihn gekannt, ich hab sie wilde mit der Maschigener, ich hab gekannt, sie hab sie gesagt, aristokratische Frau, also auch ein Arabisch Häuf. In den zwei Heber haben sich nicht verstanden, sie sind gefahren auf EZSRUHL, weil ihre Mutter ist also wie ein katholischer Boy, tour sich nicht geht, eins arbeit sich nicht aus, bring hinter die Stiebe alles, aber der Gast tun ist bis mir gegeht. So, Lager am Itzri, der sah sie, Mottele sie, Kim Patschken und Bucherem, sind doch aber krank geworden in der Heim. Ah, ich geht dich nicht mehr gesinnt, der mache Leben. Reich heim, im Isha, Aschaluka. Nein, das ist nicht bald, bei uns geht es. Der Mann. Was eigentlich du kann gehen. Aber sie gewinnt damals der Problem, dass mit Loser Hager, Loser Hager, Agatha Neider, hat er Motten geheißen, soll er mal ansetzen. Von wo es hat nicht Geld gegeben, er geht. Ihm hat er mal angesetzt, er gesessen nach pure Uhr. Und wenn er gesessen hat, hat er Motten geschickt, das schlicht mich, dass er will ihm überbeten. Hat jener gesagt, was heißt überbeten? Ich sitze doch da in Twiessen. Das hat zerbrochen mein ganzer Stief. Die Kinder sind nicht mit mir. Und das so, wo es hat Loser Hager aufgetrieben, mit der ganzen Scheibe. Es ist nicht gut, nicht das. Keiner will nicht an Tochter. Hager ist ein vermeiglicher Mensch, er ist ein Scheibe. Nobody would touch this woman. Setzt an am Mann. So macht sich der zweite Mann nach Hause. Wo soll ich dienen, damals sind sie auf Menschenschussarbeit. Wo sind sie mit mir dienen? Aber er hat alle Mädchen. Aber jener tut nicht. Anyway. Später ist er gefahren nach Puriu zurück noch einmal auf EZSRUHL. Er gesagt, er fuhrt wie ein Ruf an Jutsel, dem Haus 6 Millionen Dollar im Maas an Beidem. Ich weiß doch ja, wo dort er gewähnt. Dort er gewähnt, als er hat gecashed Checks. Er hat missgalken gewähnt Checks. Und er hat nicht gewollt sein am Ausser. Weil er hat auch gewähnt in demselben Schiff. Aber das Interessante ist, sie gekommen bei Urir Humanburg, Matke Lebevich, hat testified in court. Ich habe gesehen die Papers. Er hat testified, als Mr. Kellner ist dem Ziege gekommen in Besmeidrisch, er dann dort in Basar Schwugger bei Itzi in Square, ist der Ziege gekommen und er hat gesucht, als er will, mach ein Bilbel auf Burgmottchen, weil er will rausziehen Geld. Und er ging greizig ein auf ein Grand Jury, und er ging greizig ein in der Jury, zu suchen dem Lieg. Fragt mich noch, was ist das Asch eigentlich? Ich allein habe ihn gefragt. Hat er gesucht, hier ansetzen 32 Uhr. Ich muss in Kellner gehen, ich bin nicht ansetzen, 32 Uhr, Tomer hat das gewollt ihn. Das ist, er sagt, sie nicht der Mensch. Man sucht also ein Beuer in den Fuß des Rabens, der Reibisch, der beschafft man Sachen in den Fuß des. Doch es reinen, beschafft Menschen, was viel zu erschrocken. Alkomaische Berufung, wo wusste das der Reibisch, der geht ihn. Lach ist, wenn ich verstehe, andere Menschen sollen dann oben finden. Beschafft er ein bisschen, also auch Menschen, was viel zu ein bisschen. Jeder hat dann nur. Ihre Mutter, das ist eine Sache für seine Kinder, sind dieselbe. Das heißt, So, er geht zahen der Gitter, aber Matke soll nicht sitzen und ansetzen sollen ihm dem Kellner. Der Territz ist, weil Kellner hat nicht gar kein Geld zu zahlen, aber Matke ist Kinder, aber zahlt Geld. Ich hab an, die ganzen Nuven, ganzen Lohnen, die ganze Familie. Jetzt leser wohl wird stark gearbeitet. Also er soll kriegen im Bauernpark, Kehille. Er gesucht von Taten bis, bin geschult mit euch, sind gesinnt, ich hab vier. Der hat sich sehr aufgeregt. Der Mutter hat sich auch so aufgeregt auf ihn. Ich hab noch keine Nachts finden, die ich gesehen suchte. Ich hab das schon gegeben, Schielen, du bist schon in Jerusalem, du bist schon ruf in Lakewood. Anyway, so, er hat Zigaretten geschult mit so machen die Operation. Jetzt, er hat ein Doppelheader. Er hat seinen Mann ein Ogengeist machen, eine Operation. Schaß er ein Mottel mit dem Squarer am Gesuch, muss er nicht machen. Der Squarer hat gesagt, er sucht, dass er nicht mehr zu lief sei. Ist er gegangen, was er gewiss, ihr könnt dich mit allem. Ist er gegangen und gesagt, dass er, du bist der Bruder, und ich bin Asin, und ich bin Vater. Der Mottel hat auch gesagt, muss alles nicht machen. Ich repariere den Mann und so hat der deutsche Doktor gesucht. Ich hab gute Neues und nicht so gute Neues. Ich hoffe, der gute Neues und nicht solche gute Neues. Die Operation ist ausgekommen sehr gut. Es ist gelungen. Aber der Patient hat krepiert. Der Patient ist gestorben. Der Patient ist gelungen, hat der Patient gestorben. Er hat Mottel hat damals so ein Brüggis gewesen auf ihm. Er hat mich gekannt, Meuchelsa. Er hat mich gekannt, Meuchelsa, für das er sagt. Und jetzt hat er dem zweiten Missfortune, was er hat geheißen, so machen der Patient, was jeder hat sich gekriegt mit ihm. Ich hör so von First Hand, von einer Frau, wo sie gewesen dort noch der Leweihe. Sie hat gesagt, ich wollte sitzen in Schiffen mit der Hagen, ich wollte sitzen im Bauernpark. Noch mal gesucht, der Ebbet gesucht, hat den Schummet nicht fliehen zum Pischbekladeine Kehille, da man mit nicht sitzen darf. Ballon. So hat geschrieben, Laserwolf, wie viel Nacht Menschen ist die so gehargenen, die ist gehargert, Mama. Verstehe, sie kennt das ein super kranker Mann, wieso er hat gelebt, hat er gelebt. Er hat Operation, also solche schwere Operations. Anyway, das sind nicht meine Business. Laserwolf ist der Zeichen Nummer 1, Schroel hat mitgearbeitet, der Zeichen Nummer 2, Laserwolf hat gewollt sein im Bauernpark, Schroel hat gewiss, dass er der Arsch der Laserwolf mit der 4 im Bauernpark hoch, und jetzt hat er eben der Angestellte, dann sehen, Jankiv Josef, der Jankiv Josef ist ein alter, Söhne versrollen. Ich gehe nochmal rufen dort in Dr. Frank im Onsi. In er seht aus, als er heet nach Hause. Er halt für mich. Er fliegt noch so mal an Drusches. Was soll ich jedes? Hat er zurück geschickt ein Message, mir hätten schon alle meine Wohles. Hat er gesagt, nein, ist er weggegangen. Hat er immer gelassen, die Schiele. Der Vier ist die. Du ihn geladen hast, man darf mit sie retten. So jetzt hat er gewiss, der Janke wie aus der Welt nehmen, das Platz im Bauernpark, hat Schroel gewiss, hat er besucht, geige Sinterheit für all die schwarze Jungen. Weil dem Spuche weiß, muss er ein Lowlifer ist. Sie gefahren, der andere sind ich am Meer mit Nachabrieder, sind rausgefahren, auf Monsi, ein paar Wochen zurück. Man kann sich Schule im Rosenberg hat sie genommen auf Monsi, weil er gewollt mit sie reden. Hat er sie gesucht, Äpfel ist zart, dann tat er sie so krank, Äpfel ist zart, über zu beten, noch im Rosenberg. Noch im Rosenberg hat nicht kein Schild mit zu davenen. Da haben wir im Himmel wart auf seinen Kaddisch mit Zahn Zwillebaum nummert. Wus hat uns dann tatenlos gefällt zu dien? Gei bete ihm iber. Rief zu Hunchamair, ich wollte sehr gern gedien, noch schrullet mich schießen, hat nemmen auch gar nicht mich schießen. Am alle Meure von dem Terrorist. Janke wie Josef lacht sich aus. Er hat nicht die Meure von dem Terrorist. Es bei Meile hat er verloren die Schiele im Bauernpark. Janke wie Josef in die Skanare, schiengesuchte von Seiden, Rebessit. In jede Gasse, du habe es Mädrisch bewiesen, sich nun sahen, ruf auf beide Bute mit Rusche. Hat er eben gesagt, das ist Schrull händelt. Zu sagen geht, ich habe nur als Ruhle das Händler. Aber mit sich hargen an der Rasen, mit das Interbringen. Mit so Ziegespart, wenn ein Verackert bis Mädrisch auf Schabes, mit doch Ziegespart du alle. Weil das ist ein Limit für eure Mottel. Und er, wenn sie gekommen hier in Luschenhorre, wenn einer hat ihm etwas verzeiht, hat er nicht mehr sagen, sagt, als Erstellung. In dem anderen Grut vorgehalten. Und jener wieder geschrieben, hey, lass mich hoch ausreden. Nein. Sie zult sich ihm jetzt zurück. Er hat gebaut, schielen, er angestellt, seine Schuzen, seine ingelungenen Menschen. Auf vielen Willemsburg, die du jetzt vergeuchen. Er sagt, jeder Zadiger dort, wir können ihm geben, ein Quittel. Aber er sagt, man, nein, er kennt sich keinen von ihnen geladen. Ich gehe dort, weil ich darf dich frieren, aber es nicht ist. Wenn es nicht ist, ist es doch da, ich denke schon, ist es doch da, ja, aber es nicht ist es nicht. Wenn es dann, man zu den Skiern hingehen, noch dem hat man nur in Kabul, ich habe es mir dann, aber wenn es noch fahre, schiet es dabei nicht an, noch schiet es auch in einem, noch ein Sachen fahre, schiet es auch in einem, hat man schon geendigt, aber dann mehr, ich steig mich noch ruhig, Norwus, da wie will eine Krishma, das wäre, jeden ungesüchten Sozialen in der Hand. In Islamase, gehe ich durch den größten Besmetterisch, wie ich in den 6. Avenue, was Pinchas Neiman hat gebaut, finde es nicht Geld, was er hat verkauft auf die, auf die Plätze mit den Galatzu und Bittergeld und das Verkäufer Movie Stars. Sie verbinden. Es dort steht 20, 30 in geladen. Plapplam, plapplam, plapplam, plapplam, plapplam, plapplam, plapplam. Einmal gehe ich durch und einer spät mir noch, weiss doch, sie doch von nicht zu jenem zu beleidigen. Soll ich ja noch unterfragen etwas? Ich mag da, wenn du mit den Kerminien, selbst als ob sie 30 in geladen, wenn ich such, muss ich in Dorchi, muss ich in Schamri, muss ich bei Chilis, man darf mit zwei Menschen. Aber ich wollte fragen, Jesus, der Huger am Itzir hat noch rausgehofft von allen Schielen, meint es du in großen Augen zu du, kenn ich, lass mir machen Dominion, aber da waren in einen. Und was meinst du, den Gerät haben sich geschämt, sich in den Laden schmissen. Ein Stück der Kontrolle, kenn ich keinen. Er ruft keine Sahne Frimmer, er ruft auch Sahne einen mit beiden Fies auf der Welt. Das ist dann Sahne Ruf. In der Schotten Schramotte, er hat das in der Beheim, hat er gemacht der Ruf, er hat das in der Scheigitz, hat er gemacht der Ruf, er geht's anders. Das hat er getan. Er gedacht, er machen Rabunen, aber nicht in den Hugen. Dann Hugen soll sein, ein normaler Ruf. Anyway, es ist ja nicht aktuell. So, ihm hat gehargert, Laserwolf der Zeich, so schon gerade Experience hargen in Samhammen. Es tut mir so gönn, dass da gibt ein K-Policy. Und ihm hat gehargert, der Schrulhuger am Mitschri, weil er kennt das Stein zu vier im Bauernpark hoch. Als er ist umgehen ein Bein in den Hals. Was auf das auf, der älter Sinn. Anyway, und er hat Kinder, was er wollten getiert, Schrulhuger im Boot. Und ihm hat auch gehargert an K-Policy. Ich bin sicher, dass er da an K-Policy. Das hat ihm gehargert. Jetzt. Also wie sie gewonnen jetzt an Eier auf. Wenn sie gewonnen an Eier, wenn der Morden am Intergebringt auf Heimeilen, in der Meuschelen, er am Ort hat sich gewollt bauen, hat er gebaut mit dem Morden. Er ging immer alle Morden, er hat sich gesagt, kommt sie zu mir. Genau jeder, Will Herrsch, Bronstein, hat ihm gesagt, Rebbe, wie ist das auch so, ist ihm doch dann Taten Intergebringt. So, ich bin an Rebbe, frage ich gar nicht alles. Aber Rebbe, frage ich nicht gar nicht alles. Anyway, er hat angebringt Heim, Schneeball, die alle Morden. Le Mans, aber der Gott zu Janke wie Josef, das geht mir stumm an Drusche, in Tomanischel oder Sibersum. Wenn ich bin auch gehen 14 Jahre, hab ich gelernt, war da ein Vetter. Da erbherrschel es Binker Seidem, aber warum ein Gelovic? Ich hatte gesagt, sie gehen als successful, sind wir noch, die wir noch gefahren auf Erzsruel. In Burg Hashem, hab ich ein bisschen rausgesehen, von den Amerikaner, Schwoltu. Le Mans, will ich dir verzeihen, was ich. Weiß, was er gemurren hat gelernt, damals war Berschel und in Country. Hab ich schon gesagt, der Geusel kam mit der Geusel Wasser. Da ganze Singe aus den Jorschen, seine Mechiem, mich im Kube, da Biem, zurückzugeben, die Gneib. Hat sich gesagt, es ist gegangen, es ist ein ganzer Riechers. Schöner Schiss, schöner Masse. Die ganze Singe dort ist, in der Geusel kam. Jetzt will ich dir so eine Sache. Geh mir zeigen. Deze dan taat dat krapiert, er is gestorben, er is naar geheim gegangen, also jing, meint nicht, dat ich scheigetstig, was er hat übergelassen, du mich herauszuwerfen von allen Schielen, ob in dem Schemeuchel geweest. Nein, dort in Himmel, du hab Platz, von der Eilanden in der Grummen, wer ist es in Geirem? Dort sitzt der Kiwiage, der da taat uns mechitten, der Kiwiage, der sitzt dort, ja, das kann man nicht, aber laat er nicht daran. Het rausgehof van mensch van Schiel, was is hier dacht, schon mal Schiel wie jeder, dusse gewende, dat cooles Meier is, herauszuwerfen van mensch van Schiel, weil er hat am eine wulischen Hotline. Hat doch des getan, dat is wenig mag dem Hotline in Besmeidrisch. In wen ich kann nicht dem Besmeidrisch, kenne ich nicht machen dem Hotline, als die Gittina gauch muss, mag rausgehofen van Schiel. Aber der Maße wird doch nicht gemacht dem Hotline in Schiel. Hab sich gemacht bei mir in der Heim. Ich mach es in der Gas. Ich mach es jetzt, ich fuhr jetzt. Ich bin beide jetzt auf Samikwe, als immer Mikwe. Fuhr ich jetzt auf dem Wege, mitten treiben, mach ich es. So, ich will verstehen, was hat dann Tate mit dem umgetehen? Jetzt aber weggenommen an Menschen, Kedische, Borchim, in die alle Sachen. In die meisten Mama im Himmel, in ich bräugis auf dem. Sie sicher bräugis. In die meisten Fjung nicht auf dem. In die weiß, wie schwer es ist, auf viele der Schiel, wie ich dann, wie schwer es ist, als ein Soldatinnen dort. Ich stehe auf vierer Seige vertugst, weil ich nicht die ganze Moment tun am Mikwe. So, du hast alles, ich schiebe es mir nach Schumann, er fragt sich an, darf man Obacht geben auf die Kuhne Cäsare zu nicht. Sucht er als Siegenick, als man soll sich waschen, man soll sich, man darf nicht gehen in der Mikve, aber er sucht der Baldwille, tu nicht zieh ein Zimum, tu nicht zieh ein Zimum, tu nicht zieh ein Zimum. Er sucht, wenn alle Baldwille sollen noch aussehen, jede Baldwille soll gehen in der Mikve fahren, geht sie zum Umwelt, kommt Mashiach damals zu. Also er bringt es, Charles Achilles, wenn er schon mal Marischen. Ich muss laufen, vierer Fatuchs mit dem Train, warten auf dem Train, sind noch nicht Garage-Hours, er rufen noch bei Jalestag, hat dort einen Schlüssel von der Mikve, gehen sich Teufeln in den Tinkel, ich zinn da rund ein Leid, Wir können lieber, dass der Ruf fällt, wenn sie immer schlecht werden, starben gut. Sie können nicht tun. Ich misst Rieke, wenn sie einfach früher in der Winter gehen, mehr kälter als damals Winter. Und auf dem Steinen draußen, bis er öffnen und der Tier für mich schmäder ist. Verwus, was Rol Huger am Mietzir hat nicht gewollt, dass er rauskommen, als er getotcht, die alle seine nehmen, heimen sich um mit Pai, und er hat getotcht, a Reich, und sie nicht Rosenberg, nur Rosenfelder dahin. En er is depressed bij mijn schiege. En als er een luger aan mij zeggen getocht, dat vrouw bij hoi die afje, ben er gegangen bij kieken. Dat kind wat de bris had hem ziegesteld, wat naar mijn neek is, wat hem ziegesteld gestover. Hier is een drive. We hebben geen schnell met een carservice. Deze had er een luger aan mij zeggen niet gewollt, en ik mag hier op te laden. Anyway. Ich will suchen noch einmal von Janke Wiosser, die bis mich hier in alle anderen Brüder. Jetzt mich hier, dass wir sagen, dass wir im Kuba da wiechen. Ein Tomer hat uns das nicht mehr sagen, dass du wissen, an Tatat nicht umkommen ich, ein bisschen lang. Wenn du mal rauslassen, sind im Eilem an den Krummen, wir können nicht rauslassen. Keirem bleibt auf Eibig. Keiner hat das nicht der Ruge nicht mehr finden, wäre gestorben, als ein dicker Keirem. En met mijn schier bij hem overzubeten. Het scheer zonder mottele te zijn er gewijnt. Bevraagd me met haar aangekijkt, met haar aangelegd in de kast, met haar gewijnt. Er mottele, ik wil er even zoeken. Mijn hart zwijnt ook het Adan zien, het mij eruit geworden van alle schielen. En die is gewiss, want zij tien goeien is een dier. Die wist er aan wie was als schoetsen, moest die niet schroeven van dat scheigenschik. Maar mij laat er zo'n schermoer alleen zitten ook niet. Want hij wijst in de taat dat hem gebrocht, dat er omhoog geniet. Zo, die wijnt, mijn hart zwijnt ook het. Ik darf geen zeggen als schier, ik kan niet zwitsen daarvan. Der Geld. Man sei der wie die Leber hat gehalten, dann sei der Besrutschen, financially, soll hoffen, was er braucht. Aber ich bin an entlaufen, in der Ersten Weltkrieg. So ich hoffe, geht ihr nochmal vom Weltruf, man muss sich die Leber, hat mir ausgezult, der Kassen. Dann ist es mir schade gewesen mit dem Weltruf. Der Serder, gehen an einem dort. So sah mir, chitzpe die ganze Sache, es ist unbelievable. Man sei, dass ihr gepaschet, und die gehst da, stoiß hier nochmal raus. Norwus, auch treife Geld. Ich habe gesagt, von Jungen Buchs, warum die nehmen Samamudes 10 und 20 Dollar in jeder muss es geben, der Ölim kommt nicht davon. Der Ölim hat sich geplugt, damit es für ein Dollar. In der Ebbe schien einer Multimillionär mit Real Estate. So hat er sei, weil geht hin, hat das verloren, nehmen sie ins Stitt jeden Wei. Können wir so, dass du einfach verloren. Aber als gegeben hat, gibt ein Gerecht, dass du umgang zu weinen. Mir denkt das so wahr, es hat verloren alle Schielen von Wilhelmsburg. Es denkt das so wahr, es haben ungemacht, einmal Chumme gegen mir vergur nicht. Wenn meine Kinder haben gemisst, warten Juren, Juren vor der Schiddich, und jeder gesagt, nein, er ist ein Geirer. Aber ich habe getein, sie dich und drei bist dir geholfen. Aber es hat gedauert, 6, 7 Uhr. Se titter wei. Wenn meine Kinder wollten mich hassen, ich hatte früher, wollten sie gekennt, um ein Stieb mit Kindern schon. Er hat nach mir bringt, wenn einer gaselt von jenem Geld ist, also wir gaselt dem Kinder. Weil der Eibischter macht das so, als jener soll einfach nicht kennen, um noch dem Kinder. Kick noch der Teure von der Benachmer. Die ist für mir gegaselt, meine Kinder. Hat der Eibischter ziege gaselt, deine Kinder. Und ich such dir noch einmal, ich bin noch nicht sicher mit zu lagen, wie er hat ausfallen. Weil er der auf Wasser schützen, und er hat angerät, den Bruder, er hat ihm gesucht. Der Tat hat gesucht, dass jeder schraubt in der Sommer in der Schramm, ist es zu lager gegen der Erste, in Pinche Schule, wir gehen der Zweite. Ich habe gemeint, dass Pinche Schule, sie sagen Schule bei ihnen, Schule mir geworden. Bist du gekommen in der Schramm? Schon gekommen hat der Ebbot gesucht, und sie sind nur zwei Rebens Kinder, hat schon jeder hintergeschrieben. Und bei allen Juren, dass die aufgehalten Menschen sollen kennen, um Prier, wie sollen kennen, um Kinder, was diese der Tachlis abrie, du meinst, dass diese Geid etwas im Sinn? Na. Mottele, jeder fehlt an Zar. Wat die das tun hat, sie fielen jenem Zar auch. In so einem auch einen größeren Zar, der alle Schei gestickt, wie das du getein. In deine Kinder haben auch getein. In haben dir gekommen suchen, hat man jenem nicht herangelast. Ich wollte herangehen, suchen, als du hagere getotcht, die alle Bucher mit dem Meidl, wo heute aufhören, mit dem Wabel. Hat er ungesucht, Jossirab, lass ihn nicht heran. Es getein eine größere Kochme, die Schei gets Jossirab. Ich meinte, dit is dem Rebensrutsen. Dit is Rulhagersrutsen. Wenn der Rebensie machen die Augen, hätte ich Rulhager anywhere auswerfen. So you should have never done it. It was a lifetime mistake to do. So, ich such die Message für den Mottelen auch. Ich kenne dich nicht gar mehr nach dem Ubelsamt. Ich mache rauswerfen. Die Message darf zieh kommen durch eine von deinen Gitte Frauen. Die ist bearbeiteter Mensch, die ist dem Keimungsstüber gebeten, er hat noch Hand nicht geschehen mit zu davenen. Ich bin einmal reingegangen, ich habe gedacht, zu einer Karte, ich bin reingegangen zu Avromianke Vorowitz, der Melitzer. Der scheigert es, er meint, dass er jetzt Karim spielen hat, los jeden frei. In Sommer schon aim of the spotlight. Er soll jesam von der Government, krieg Geld, und lot jeden frei. Sie geht. Ich komme dort einer, Kahane, weiß ich dann erst nur noch viele, nimmt sich schreien, scheiget sie raus. Wer bist die, wo es dann Tata zugegangen wird, ganz Wiesnitz, all Lowlife, die geist mir suchen, geh er raus, ich bin dann rausgegangen. So der Kaddisch in Achtuli, wo immer, sie hängt noch. In der Kaddisch, is de Riech van Nuvese Israeli, woes had gemaakt, als Laser Wolf zal me schiegen werden en maken een operation voor zijn alten brieder en hem ook gehaarget. Unbelievable. Aber ze is Laser Wolf, we kennen ze niet weit. In de tatentakke gestorben, maar ze zien gaat even naar mijn Boropark. En er is, we moeten zoeken daar up to date, er is een opschitzer eindig logen. En we hoffen dat ze het vieren wist af te zijn. Aber Janke Wiosse zal wissen, de get liegt jetzt auf Enk. Ja. Jetzt kennst du es verrechten. Da sind was er lügen damit, ich habe mit dir gut nicht, ich habe ein Schild und ich lasse mal an. Ah, ihr redet auf dem Reben? Er mag reden. Er hat gehabt den ersten Punch von Enk, nicht der Reb hat gehabt den ersten Punch von Nuchemann. Nuchemann hat kein Mensch geredet auf dem Reben, bis man dem gepuncht. En red zich niet aan dat er hebben ze al bijheimen. Dat is roelig toch zich erover geteemd. Tate, tate, maar ik heb 38 gezien. Ik heb 38 gezien. En eindelijk waar je zo in doet, is er een geirem. En schroel, gaf hem op die roge gete life insurance policy. Want ik hoop dezelfde tier geschehen. Hoe die is geteemd naar het ziegen van haar familie, onafverwoest. En gids in hem hast u nog een zacht history ook. Dat is zacht scheigetje geteemd. Dat is zacht mensen beavond. Die weis, die bist daar roosje merische. Das geniemen zu du dem, das geniemen Geld. Ich schau jetzt am Hammer schon klar, wer sie gewendere Zeich. Sollt jetzt wissen, sollt sie quatschen. Se du, er wusher joine Weinberge, der Drahtzner, er wird jetzt am Ugesucht, dass er gesehen hat zu Wuch, weiss ist es Emmes. Er gesehen der Original zu Wuch, was der Regisse Beusem hat geschrieben. So bis da am Maße, er hat geriefen, dem Wiesn zu Remmer, zu Rutschen, zu den Teure, wegen Kippesetze zu Ruhe. So am Maße, du. Wie kitz ist ausgekommen beim Käsel ausser den Teure? Is le maße, ich heere es in die Schemes de ganze maße auch nicht, auf mein, weil se du einer, er basige Städtner, er sagt, Talmud von Zählem, rufen de Kuschefs, der Talmide, man sucht in die Schemes, als der Regisse Beusem hat er viele gewollt gein, wie, hat sich jeder gewähnt, der Stutze, er gewollt gein, wie, man soll ihm noch rief. Er gewollt auch geben, kubert war er besrutsche, aber wie ist nicht so da paurische maße, als er, wat is gegeven voor een bestrootje en de hasmoene had er gezegd dat hij zelf niet was geteemd van Kessel Ousser en dat is afgewezen als er een gespoisje met krank geworden op de kieske en wat kiemen kenzen te woes had ze gewoon gerief naar bestrootje poeser we pischke we saaim gek be kieske dat is hem is te niet, dat we nog wissen wel, ze doet daar als aan Satan met in dem Hantigen Zählen wird es von Erblei Wietzak, von Amygdalus Merkuchem, einer von der Kuschewste Tamide, hat damit Kuchem misslig mehoid, er heißt der Masi Gestettner, in Ertana der Masi ist schäker Leute, wo er mehoid. Jetzt er wusste johinert mit der Zeit, der Philosoi wahat, zur Zeit am Oberabend, Sie gesehen, der Originale zu Wua, hat er geschrieben, am Zazair übergeben für rebische Kinder, sie nicht zu schicken, als Mones Nor, verstehst du das, als nicht an, einer für Gewäude, um zu gedäumen. Schraubt er dort in der Zuhe, befragt Lebeis Wischnitz. Also hat er wusste Joine gesucht, er hat es allein gesehen. Das kennen wir, es ist massiv mit euch, weil er basic, er mag ich die ganze Masse, so müssen wir es massiv mit euch. Das ist nicht wichtig, ich kann nicht erfahren in dem. Ich halte aber, das ist ja immer. Ihr sollt wissen, wir tun nicht tun, mit Kashim-Rebische Kinder, sondern alle Abonschen und Jafen Krux. Ich befragt noch Lebeis Wischnitz, die größte Krux. Was es du, is in Weiss Wischnitz, de AK policies, de Drews von Achim Mendel, der was hat gewollt reipen, in de Meidelschool hat er gewollt reipen, er ist angestellt, hat er gewollt reipen am Meid, noch am Hasel de Videokamera hat gehad. So low down, Mr. Family, is om am Ahle, ze getten sich nicht, ze laden, jetzt du, de Vergeuchenes Tochter, hat sich gegett in dem Squarer. Ich höre sagen, als der Square hat sie gesagt, nach Hause. Er sagt, bei mir, da alle Einiglich, wo sie vertrugen sich nicht, geht nach Hause. Sie gesagt, ich brauche nicht nach Hause. Das ist mehr ernst in dem. So, das soll man wissen. Wer ist gehärgert stark, weiß ich nicht. Aber wer ist gehärgert dem Pinsenschulem, haben wir uns eine sehr gute Idee. Ja, jetzt aber gewollt sagen, noch, er sagt, du da hier, du, sie kommt von Ezesruhl noch Geld. Er heißt die Ankele Hanan. Ki Hanunechu Hashem Eloikeinu. Hei mukhanunim Umeruchamecho Hei mumeruchomim Anyway, er kimmt noch Geld. Ich will sagen von Eulam, wir sollen uns geben ein Priet, ich hatte gesingt schein Bach, Juschchoim, nimm Schachtuch, Aschrecho. Ich sitze in Schwitz, sitze mir noch an, und man macht mich Besucher. In Zawais haben sich verfeiert, gefährlich, die Regierung, so haben schon gewollt, kommen dort in Inspekten. Al Capunem, Zawais nach vier haben wir rufen, mit Zawais, mit Chup, am Altes, mit Zischparen, mit Arbe drauf, Stisse mit Tavulem, so meinen, also ich kenne nicht alle altasiatische Marmorosche, Druchem. Ich bin doch auch ein Venetisches Ruhl, ich meine, ich bin geboren in Amerika, aber ich habe gesehen, dort in meine beste jungen Jungen, so I know the whole baloney. Anyway, ist er gegangen, du noch Geld, er geht dich von mir schmecken, jetzt hat es nie. Fragte meiner, ich will verstehen, er sagt, wieso ist das, dass du aus Schwyz, in Jerusalem, was dort du die argste Sache? Hat er jetzt nie gefragt, wieso ist das, dass du noch im Rosenberg, hat er hart lang, was er arbeitet? Das ist doch die größte meiner Wurz, was ist du? Sogt die Ankelchen an, ich habe euch geprüft, ihm Zitze machen, ich habe gerät mit ihm, bist du ein Liegener, bist du ein Schacken, ich bin noch einmal Mäuser, man tut es, kein Mensch gerät mit mir, ich habe nicht gerät mit dir, und jetzt kämmer sich nicht. Du bist ein Liegener. So musst du aber kommen, $5,000, wenn man dir Ziege sucht, ob du Spaß macht, ist, suchst du das Gerät mit mir. Le Mans hast du nicht gerät mit mir, aber wusste ich auch gewesen, ist, hat mich geschossen mit der Gun, mit der Bullet. Man meil hab ich Ziege spart, hab pur geduschen, bis ich bin gegangen, sich in Protection. Ich hab gesehen, bei der Local Police ist es nicht du, was eine Verkäuferseite, aber ich sehe Protection elsewhere. In der höheren Authority, ich will noch nicht daran jetzt nehmen. Aber die hast mich ziegespart. Er tut sich auf, ich bin ziegespart, ein paar Wochen. Fragt ihn mir, wo sie noch ein paar Wochen sind. Ich bin weggefahren, aber jetzt ist Ruhe. Am Eilat, dann ist kein Meure gehabt, kann ich wissen. Da bist du, kann ich wissen, du bist gefahren. Ich will noch einmal suchen von Eilat. Sind nicht du kam ich mehr, sagt sie nicht. Sind du extortionist, mit Turgur nicht umzettieren mit sie. Jankelach an uns, ein Geil wäre nach ein Bus-Driver oder etwas. Das nie ist in der Zisruhe befreit, eine fremde Gegend, ist sehr, sehr beschwollen. Man arbeitet jetzt, man muss auf arbeiten. Nicht die Ankelige Non-Arbeiter so auf. Ich arbeite so auf mit einer Hotline. Ich habe schon eine Netzesruhle-Hotline. Und ich habe Menschen, sie tun Organisations, wo sie haben sich gegründet, mal gehen mit anderen, wo der heute genug noch der Geseire. Atke Daikach, ein Film muss ich Elie Teitelbaum, sie reden schon mit ihm auf seinem New York Line. Er weiß das Film nicht. Sie kommen ihm auf, reden mit ihm, so haben sie ein New York Line pinklich. Sie können sich mehr nicht behalten. So, na, na, ma, er stinkt und du, und er läuft da weg. So, da, in Erwimer. Heute ist er gewesen, am Lammert in Arloi. Einer hat molestet Kinder, hat man mal rausgeworfen. Ist er gegangen von Arloi, und er gefahren auf Toronto. In Toronto hat er Bobov ungenommen. Und dort hat er molestet mit Solta, mit Schamna, von den schönsten Stieber Kinder. Und er keinem ist da rausgelost. Er war nicht prejudiced, he took everybody. Nachdem haben wir ihn dort gehabt, ist er entlaufen auf den Eiverack. Ihr habt einen Film. Warte. Und dort hat er auch molestet Kinder. Ihm hat ihn gehabt, im Magistrat, hat auch immer die Kinder kommen vor, aus hat er mal rauswerfen von die Yeshiva. Und er hat auch gesagt, man soll ihn nirgends in Schuhe nehmen. Le Mans hat er Tage gut nicht getan, er geworden 20, er hat schon nicht kein Meure gehabt mehr. Als Fahrtisch Engel ist er gewesen, ist er gegangen und er hat ihn angesetzt. Und er hat bekommen 13 Jahre. Schläuche essere Middes von mir ist er Tachnine. 13 Jahre hat er bekommen. Das ist der Mans von Wiemer. Moshe Elje hat er gesucht, da am beste Chance ist, als du mal als Luches, als daher kommen. Und du, einen Efscher kennen drehen, mit ihr, als ich gar nicht jähle, nicht muss ich sagen, zufrieden. Aber Efscher hat man kennen drehen, so du jetzt der größte Prinzipal, Rabbi Gavriel Bodenheimer, von Monsi, von Beis Mikre. Man hat jetzt auch gestippt, noch auf 6 geduschen, so hat er gedacht, tun am jetzt am Trial, in May und in June, so hat er gestippt bis Dezember. Jetzt, wo es der Politik ist, weiß ich nicht. Sie du, in Dezember, du hast gesagt, aber man geht Präsenz, man geht mal tun. Ich weiß, Menschen, die arbeiten für die Government, die IRS-Geber, sind für Accountants, sind sie lenient, also jetzt, sie sind jetzt das Gift-Time in Dezember, man geht Gift, lassen sie sliden. Es kann sein, er tragt, als mit lassen sliden dem Bodenheimer, oder kann sein, er tragt, als der Eulam ist auf Vacation, ich hab nicht schon gar nicht auf Vacation Dezember, noch kennst du, und er meinte, ja, hat man es also Stillerheit machen, ein Deal. Na, na, na, Channel 12 watched auf dem. Und jetzt haben wir jetzt gerettet mit so, von wo es mal zugestimmt auf ein halbes Jahr. Und sie haben schon angekalt im DA's Office und sie empfern nicht. In derselbe Team sind die ganze Zeit mit dem hoch, mit dem Tobenfeld. Tobenfeld machen sie dieselbe Sache, so haben wir jetzt gedacht, tun einem der Trial, so haben zugestimmt noch ein weiter, kennst du, an der Square er bestimmt, damals so, er heißt, man soll es stippen, ich weiß nicht. Aber it's not kosher, it doesn't sound kosher. Aber regardless the situation, ze haben schon meure zu geben, haben deals. Ze pflegen geben deals, hefty deals, ze haben meure haben. Da haben sie noch genug meure, aber man läuft ja noch. So, die beste Sache, was ich such dir ist, Moshe Elje, Teitelbaum, Kima heim, such, dass das geteen, ob das es geteint, aber nicht gehe auf Treile noch nicht gemäure. Und es ist, nehmen die Blame, es bekommen dann, whatever you're gonna get, kennst an, es bekommen 10 Jahre Probation, es gehe mit der Keitele. Es ist nur so, wie man sucht, es müssen gehen heranchecken zu einem Officer, whatever the story may be. Sie, wo du darfst, ihn behalte ich nicht, weil noch ein Behalten ist auch sehen, also wie der von Manchester. Greenhouse, hat sich behalten, bezahlt schwere Millionen in der Strick in Square One. Ich hätte eine Gretz in dem Gang mit der Keitel auf der Fies, das ist also eine Sache, man kann sich rausgeben in gewisse restrikte Plätze, aber als Ehegeitig mit schwarzen Socken, wird man doch jeder sehen, er hat der Keitel. So hat er sich nicht nur die langen Häusen hoch, zigur nicht, jetzt kommt in gerne Häusen, so hat er auch gemacht bis hin. Jetzt, du Menschen, halt noch in einen Kohl, sie wollen fragen und beten, ich so geht in einen, mich lasse raus in dem Geschäft. Schoi, jetzt sind wir gar nicht wahr. Man hat gemacht ein ganzes Movement, ein religious Movement, ein Frauen wegen Jahr treiben, sie sind Tour nicht treiben. Normalerweise, Bels hat gemisst zurückziehen, offiziell haben sie sicher zurückgezogen. Kennen Sie also noch mit Zeiren, sagen Menschen, aber man sich auf dem auch nehmen. Der Terror soll sich aufhören, aber lassen wir gar nicht zu stehen. Ich will fragen, die Meule Maschale. Welches ist aggressere Chizpe? Als eine Frau treibt ein Car, sie nimmt ihre Kinder in Heideren zurück. Sie, als eine Frau, redet mit der Cellphone inmitten der Gas. Oder ich gehe auf dem Ulof im Wilhelmsburg Borgpark, wo es die Frauen reden, alle Bedroom-Stories reden sie durch, heuer. Und jeder muss mithalten mit dem. So, das ist so ekeldig. It's unbelievable. Lassen wir machen eine Mission, als eine Frau sonst tun reden in der Gas. Auf ein Telefon oder in einem Public-Platz. In einem Boss. Kommt darauf ein Goyische Boss. Tun wir nicht reden, wir müssen reden. Sei still, so du hast sein. If you want to talk, you have to go to the back, you have to talk. Quiet. Da hat eine Frau zu vertan, ja, ma man, in er hat dies getan, ja, what, who has to hear all this? Ich halte mir darauf machen, am Ischner, so Frau soll nicht rennen auf ein Cellphone im Publik. Das ist auch wichtiger, wie als er soll nicht drive ma car. Jetzt habe ich immer von London, von Belz, von etliche Frauen Telefons, sehr scheine Telefons, sei er, wenn man sucht, encouraging Telefons, das ist richtig, Frauen müssen driven, wegen Reiser aus Ries, in Saison der anderen Texte sind noch nicht besser. Andere Texas, auch du in Galat geseirem, sie du Pakistaner geseirem, sie du Asachi illegal immigrants dorten. Und man nimmt daran eine Wabel, und man reibt sie, und sie finish. In Tomer sind noch ein eisches Koin, es sind viele Beunen, sie suchen den Esra-Bahler. Nein, sie suchen, der Welserin ist gerecht, der Pia-Kudisch, der Jurin, der heilige Jurin ist gerecht. Klingt das so, wenn ich gerecht wäre, aber gemacht haben wir Chumme mit seinem Kosen, hat er gemacht haben wir Chumme alle Juren, jetzt beten wir sich über. Ich denke, wo ein Esra-Bahler, ich bin gewinn am Zermäuschele in Esra-Bahler gemacht hassen, Motterle dort gewein, gefuhren zu den Kassene. Ein Menschen gesucht, so komm auf Tel Aviv zu wir, gibt's mal ein Ding in der Grästall, mit sehen wie der Mäuschener Motterle beten sich immer noch 20 Uhr. Lügen muss zwei alte Bockes haben sich gekriegt auf Gurnisch, also für Juren beide Multimillionären kubert in Geld, so kein Mensch gedacht, Arbeit natürlich in sein Leben. Jetzt haben sie decided, ob die Eltern sie beten sich immer, hier soll gar nicht kicken, wie die zwei Bockes beten sich immer. Ich bin nicht gerne, weil wir haben sich gekriegt. Dasselbe auch, der Belder geht sich, man sucht mal Knifker, hat sich immer gebeten, er hat sich immer gebeten. Er tut es, weil er will bekommen Eilisch-Engländeres Geld. Oder er will, als Eilisch soll ihm aufhören zu supporten, den Knifker. Er tut es nicht, weil er will sich immer beten. Und nun haben sie gemacht, jetzt an Eis, sagt man, geht jeden immer beten, jeden, was er kann, sie haben ausgerechnet 50 Jeden von Belder, ganz Belder hat nicht bestanden für 50 Jeden, heißt, der Ruf hat sich mit jedem gekriegt, müssen sie ihm schicken geworden, er hat nicht akzeptet, dass er keinem. Wie andere Rebbe geworden, Rebbe. Und er gekommen von Amerika, gewesen, na, weißt, ab to date, ab to par. Gehen alte Geweigte, sie keinem in Bejahn. Mot ihm ungenümmen mit Liebschaft, in ihrer Zeit ungenümmen mit Liebschaft. Hat er gehört, gehabt, war sie. Er gewiss, eventually they'll chill out. Gekommen der Belz hat sich mit jedem gekriegt, in der Gemeinde Takana, mit jedem Geseealliste von über 50 Menschen, was man darf überbeten. Nur den Belzeruf hat er gewollt etwas fragen. Ich weiß, dass er als Sinne das tun gemacht zwischen Belz, aber sie sind doch auch Belz. Die bist Belz billiger, ein Ehre Belz macht Nifke, die bist doch auch nicht Belz. Die bist dann als Sinne von Belzeruf, kein Mund nicht. Dann hat er noch gewollt annehmen, die Jerische zu nehmen von der Barelen. In der Eulam hat er nicht gewollt, die bist billig rein. Billig, bist billig. Noch die mir noch eine Sache. Se du der Meier-Meiers, der was hat gesagt, man darf nicht hergenen, Schabes, Schalbe, Jum Kippur, gewollt wissen von wo es. So, er darf mich nicht kommen überbeten. Und man geht noch überbeten, die alte Jiden, der Betzker, mit der Schmetzker, mit der Dretzker, nur die darf man überbeten. Was ist? Man hat ungemacht ein Korben zwischen Klall Yisroel, man hat ungemacht ein Korben bei mir auch. Ich kann nicht wissen, da waren von uns, weil zwei Bälde der Jungen ist so beigefallen, also müssen Zischtein mit Zirul Huger am Mitzri, mit dem Neuf. Kennst du an Wettenstein in derselben Neuf? Ich bin schon halt nicht sicher gut nicht. Hand bleibe ich schon alles auf allem. Anyway, der darf suchen den Meier, Meier soll kommen zu mir, er soll mich überbeten. Ich habe getroffen in der Gas, habe es ihm gesucht. Haben gesagt, als Tkunis Haschuvim, darf er mich anladen und zu davenen in Belser besmeidrisch. Ich hab ein Gunis getein schlecht. In the best case scenario beginnt noch zu geholfen, aber man soll wissen, die Vierer sind ein Chazayram, die Jankel Vierer mit den Brüdern. Und man wird sie noch einmal rauswerfen. So jetzt kann man nachher sagen, man geht jeden überbeten. Jetzt fragt mich einer, als gesuchter Hesper, auf der Hosner. Als er hat geschrieben, als er hat es nicht getein, bei Zäunoi. Und man meile, weiß ich nicht, an andere besuchen, wie viel wert sie sind. Also hab ich gesucht. Ze zijn, maar ze hebben ze gezoekt. En ik houd me erbij. Vreek me geen, ze heeft toch de Belzer bezig de googhebber? Zeg ik hem, ja, bij de Belzer schrijft me sinds geen Berzoinoi. Hij schrijft ze geen Berzoinoi. Hij maakt nog een change in policy. Dan zit er geen jinge, hot-blooded man. En wat hem gegeven als haar beste, wie hem zinst hand-delivered toen haar feit. Is bij mij, is er gewoon als Elner, toen hem tegen te sloeg. Maar niet wat er geld naar zijn tijd niet gaat. Hij geld naar tijd gaat. Hij heeft nog geen wrong in policy. Maar als je een kan je het... He cooled down a little. We can see the world is what the community is. With all the great houses that they make in the millions, weiss they not know where the tats, the mamas and the kinders are, and who they take the zoom, and I weiss not who has it happened. He's not sure of anything what happened. Ein Lothar sagt, Schitte sind so gut, ich kann kuschere Kinder im Ganzen. Meile, seht ihr doch schon, hat aufgearbeitet, aber bist du, aber für wem? Für keinem nicht, ich habe gar nicht so hoch rasen, sind auch bald so reiniglich. So, he's chilling down now. Klärt das Sozietin, weil er beleidigt Menschen. Sie gekommen an Jid, was er sagt, bei sich in 50 Uhr. Da wollen jeder gehen, der da in den Square. Er geist es her, der helle Ruf. Fregt er ihm beim Tisch, ich schon gewähnt, sucht er nein, sucht er geht waschtag, und er gemeint sicher, dass er kriegt das Menschen, es gehen voreinander. Die meinst, dass ein Square der Helle ruft, es steht nicht auf der Liste, wem man darf überbeten, meinst, dass ihm darfst du nicht überbeten, das macht häusig von einer, wenn teurer, Aida, Guen, Azadi, ich bin gewähnt, beschast er zusammengenehme Geld von der Mikve. Ist er angekommen, eine Schale von einer Frau, sie hat gesucht, sie kennt, die Mikve, die man sucht, dass sie kommen nach Kalle, Zat moire te gaine wassen, es weiss ich wusset ihn, hef schon mal warten auf morgen, zu übermorgen, zut er wusset am morgen, übermorgen besser. Zut er, lass mich reden mit dem Meidl, auf dem Telefon. Nicht wie ein Chemieweber, man, no, nicht ein Person. Zut er von dem Meidl, zut mir, die Hals, die ich ab Eulam habe, zut er, Meidl, mis tum jo, es sind da ruf, ich lernt, der Damm. Zut er, meine Tochter, Tomer, geist in der Mikwa, rup, staat, zut ich der Timan, ganz Neulam habe. Gerät? Du sollst er, Aida, sie gewähnt. Zoek die meidel voor hem, ja, ik weet het niet. Nog dat we gaan naar Ruga en staan naast ons en gaan we gemaakt dat job. Er hadden twee mensen, een naar Achille Leifer, die hebben ze er schweren hebben van die titelboom, die hebben ze leuft naar Bacharim. En nog een Rosenberg, en zij zijn mannen, hij is als ik kennis geroet om. Als je später komt men eraan, ze had zich ongestrengd, ze is naar Ruga gegaan in staat en ze had zich getuibeld. Twee wochen erop is de square dying, daar is de hele roof nifter geworden. Dan zien Jidl, ik kom van het Rosa Adain bij de Eide, en ik heb ze verteld. Dus ik ben aan Mazel, dan had ik geleefd twee wochen, maar twee wochen lijken twillen, twee wochen zo'n krisme, twee wochen leren, twee wochen zingen, leggen er aan en ul Hashem. Ik zei, ook even weten dat er even zullen maken. En Jidl had het zich gegleid, er is ook dat zaad ik hem aan het had geweest. Het is zich gegleid, dus had ik hem gezegd, breng je Achille Leifer, het is ook aan de Maas en Zemmes, het doe gezessen. Toen hij zei, Jidl ging in België roepen naar het huizen gemaakt. Toen hij zei, hij was nog een keer, hij kwam dus benchen en hij maakt huizen. Zo, naar de bedskeer met Melbourne, met Schmelbourne, met Eichhever, dat we niet verbeten. Toen is hij Jidl, was hij daarig zijn, vier, was hij had hem niet meer wazen geweest in beleidigd. Ach, hier, ik kwam naar Moula Satmer een boeker. Ik kwam dat een vrouw juur, toen hij een kieper ziek is. En hij ging dat in België. En op de gegeven moment aan Kwittel zoekt, dat hij zei, gevallen door de heilige teek. In België roepen alleen zijn Kwittel en vraagt hem, nog wem heist de Joili? Zoekt hij, zei ze toch er waar, alle België. Ze zegt er, ach, die is Micheloni. Ze heist daar gangster aan merder aan, als ze spoen hem, deze Micheloni. Dus ik ben beeld. So now he's chilling down, he is cooling down ready. Hij zegt zijn rotogen dan neergerocht. En ze heeft geen troon aan mij verbeten. Deen weem die beetst hebben, deem darfst die niet, dat ze wat hebben verbeten, wie deem weem die beetst niet hebben. Die darfst toch overstellen bij Raben en zoeken. Avala nachni, wat we zijn, ik ga doen, ik ben op alle weiren. Ga jeden me wazen, ik ben vergoen is. En ik beet jeden einen over. En deze kenzaam zit er even zelf. Zwei Bockes beten sich immer. Der Belser mit Magnifke. Der Magnifke ist ein Bock, weil er hat kein Mensch getuert sich riefen Bels. So Belser einige Jener hat dem Numen, hat er dem Numen. Er wüsste, hat er schon gesagt, rief doch Magnifke Bels. Nein, ich will einen Bels Magnifke. Verwus, weil Eilisch Engländer fällt bei, also so ist besser. Weil Anishe sind nicht getan mit dem Belsruf. So ist es voller Baloney, das ganze Geschäft. Anyway, ist Belsruf, die darf suchen, mehr, so mich auch überbeten. Ich mach das Sinn, ein ganzes Stiebel gegen mir, suchen mich mit meinem Haar, in Schabes, ich habe hier im Kippur. Ich nuch dem noch eine Sache, der Betstieber, die alle Kinder von der Jiden, die leben schon in der Betzger, mein Betzger, ich weiß, die alle sind noch rausgeworfen von Belsruf, noch alle. Ja, nee. Dass ich verschämt sei, mein Spuche. Sie haben nicht gekannt, die Gehörige Schädigen wegen dem Motze geräude. Man geht hier in den Koldoverhusser. Das kostet einen Preis. Die darfst du aber zuhören von dem Nesig Zahn, Rippe, Schäfes, Bäusche. Das heißt, der Beetsmechiele. Der Beetsmechiele bist du so wie Chielbronner. Und so wie Burgmottgeleben, bist du so wie Ater Samen. Sie haben auch gebeten für jeden der Mechiele. Na, beten nicht kein Mechiele. Aber zuhören sei Nesig Zahn, Rippe, Schäfes und Bäusche. Nicht kann Mechiele sonst beten. Voi die Chazde, die beten schon auch die Mechiele Belseruf. Ich meine, du bist ein normaler Mensch. Du bist nicht daran, in dem ich gesuche habe. Mechiele ist beter. Voi. Jetzt in dem Maße von einem Zerdehellruf, von einem Neischloss, die Ziege kommen, sie duvet die Twerski zum Reuten der Zeig, hat er verzeilt, als in Tschernobyl so gewesen, er mir nach dem Nuchem ist er hingefahren, oft wegen Mikwas. In Le Maße, hab mir gedacht, ob es umdrehen, der Trubel vor einem Mikwas, der er weggegeben sah, noch einmal haben. Doch jener, die gesagt, der Rebbe, der Sohn ist ja Joe gewesen, hat er ihm gegeben mit der Kinja. Er ist heimgekommen, in der Rebbe sind sie das Gewehr geworden, hat sie gesagt, ich verstehe nicht, meine Dank heilig, was der Kind er weg, aber mein Heilig, was ich pflug mich also, das ist ja weggegeben und mich fragen, hat er sich ungeriefen zu ihr, dem Eulam habe, wo es Said bekommt, für er wegzugeben, sein Eulam habe, für ein Mikwe, das ist noch nicht gelacht, sind sie beiden Eulam habe. Das heißt, das haben wir gemacht, da muss ich dich in Gittenbad. Weil das war, als er alle seine Maße, wenn er mir nachher noch ein Schnabel gehen, will der Lashem Levada, hat man weitergehen auf den ganzen Eulam habe, für sich, ab ich so seine Mikwe. So ist der Rebidele Neischloss hat sich beruhigt. Anyway, klicken wir durch den Belser. Er geht überbeten Metzger, de Betzger, beschmetzger. Die ist mehr wie die Beleidigung. Die ist beleidigt jeden Zadiki in Soid-Oilam, wo sie mit ihr keinem Gunnisch gecheppet. Melber, Menzer, de Betzger, beschmetzger, die allem doch mit ihr etwas gecheppet. Nein, sie haben doch ja gewollt treffen, nicht gewollt treffen. Sie haben gesagt, bist nicht der Barele, bist ja der Barele. Aber der hier, der auf Neischloss hat mit ihr keinem Gunnisch gecheppet. Kommt jetzt hier der Messiechlefit. Ist die gewähne in der Melchumme-Mod, die gehen an Melchumme-Halt. Shame on you, Belzeruf. Dem ist die überbeten. Und man darf auch überbeten nach Moshe Feinstein, was jedes Jahr zu warten mit seiner Zeiwe. Von wo soll er Baalig gehen, nach Kedosh Elien? Er Baalig gehen, nach Kedosh Elien, in der Moshe Feinstein, ich gehen der Sarah Teuer auf die Welt, bei Jumov. Von wo ist meinst du, wab, wab, tschu, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, wab, Lusazel, Lugupesel, we gaan termijn, oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ich hab ihn gesucht wegen dem Jossel Rosenblatt von Heineken, wo er sich ruft, du, in Manhattan, in Upper Manhattan, einer von der reichsten Schielen. Und es hat sich umgegeben, als man vielleicht so, er kickt noch von Kindern und er liebt sich ein mit seinen einen, in der Sonne, in der Dusche. Aber sie hat nicht gesucht auf verkaserische Sachen. Dann hat man gesucht, er hat gekickt. So, von der Polizei herausgegeben, aber jetzt hat Information soll kommen, suchen, bekitzt ist schon gekommen, als er halt schon noch ein Totschen hoch. Sich aufgestellt 44 von den schönsten Balabatten, von den Members von der Schiel, und sie haben gesucht, die Mystery seinen. Wir nehmen Bronfmann, der größte Läufer, sind ihm $1,500 als Schuh, und er hat, wir nehmen für einen Läufer. Aber der Maße hat ihm keine Sache nicht helfen, weil die Congregation will ihm nicht mehr fliehen. Kontrakt her, Kontrakt dahin, hat er sich eine Sache schmied. Frag ich Akashi, wie sind andere 100 Members in der Congregation? Von wo sind auch du, habe ich 44? Soll gedacht sein, 100 soll nach raus kommen, in zwei soll nicht raus. Und das ist ein Kuhre, mit Spuche, zicke Däume. Und dasselbe hargit in der Community auch. Und er sucht einen Orthodox-Ruf. In der Community wird gehargit, jeder will, jener soll raus kommen, jener soll raus kommen. Kommt er raus, man geht auch dann sehen, zu der Tochter, komm auch bitte. Sure. Jetzt will ich so noch ein paar Sachen. Also wie sie geht während der Driving Season, jeder soll sich checken, die Driver-License. Es kann sein, dass ich bezahlt einmal ein Parking-Ticket, immer das expired. Sie hat sich bezahlt ein Speeding-Ticket. Und das Gefühl, das Shading am Mensch ist das unliable. Und jeder soll sich auch checken, die Tires von der Car. Weil wenn sie werden angerieben, ist es alles, als kriegen ein Blowout. So ist checken die Car allein, dass es alles geht für die nächste paar geduschen. Und so ist auch gesehen, dass es die richtige Insurance. In 14 Jahren mit der $25,000 insurance. Weil at the end of the day hattest du ma hose mit der Leigen allein, ist doch sehr schlecht viel. Nog dem einer gemacht sehr scheine Video, wieso me ken kochen na kar pizza. Leigt er an pizza, macht sie alle Tieren, des inschant auf der kar, in a pur mini drauf, a halbe Stunde drauf ist er rausgekommen na pizza. Sie hat so gut gehargit worden na Kinder na kar, sie hat jedes Jahr gehargit Kinder in kar, lost ein Schieber kann Kinder allein. A viele Dogs tun mir ein Schieber losen, keinem, ich koste noch Kinder. Weißt einer, als noch eine halbe Schuhe, wenn sie liegt in der Kar, in einem heißen Zimmertug, ist die Pizza umgekocht. Rabeu sei, be very careful of die alle Sachen. Kinder sollen um Helmets, jedes Jahr bin ich mal eurem, sonst lassen fuhren Kinder um Helmets, Bruch Hashem, rauf Kinder um Helmets. Da wir sie fuhren mit der Bike. Jetzt, ich bin jetzt auf Feier bei einem Joel Wertzberger, in Monsi, leben Monsi, in der Hose dazu gebrennt, und mit Nissen, Nissen ist jeder geraten geworden, weil sie haben aber gemacht, Exercise in der Basement. Es hat sie gesehen, dass sie schmeckt von Feier, dass sie jeden geraten wird. Le Mans ist um die Feierlöschers, dass sie nicht gewinnt, dass sie Smoke Detector. Aber es sind Smoke Detectors, in der sie wohnen hinten, im Ground Floors, sollen auch heranlegen, als Special Detector, dass sie nicht durch Radon gehst, die alle Sachen müssen wir checken für Safety. Jetzt, ich wollte noch eine Kleinigkeit zu tun, Rebionte Wehrlich. Ihr kennt doch den Rebionte Scheine in Egina, wir sind mal aufgewachsen mit dem. Le Mans, mein Tate pflegt zu marschieren mit Rebionte Wehrlich in Rosenberg, er gewohnt 166 Rostritt, Tinkleben, dem hat gewohnt Rebionte Wehrlich. Jetzt pflegen wir alles ganz in Schier, Rebionte Wehrlich hat uns gesingen Scheine in Egina, im Schabes hat uns gehalten, wie man so entertain, da gibt ein Scheine, moin ich Schabes, Baruch Hashem. Jetzt habe ich gehört, als er hat das Sinn, muss er dann einfach gestorben, Leute alleine, ich habe gelost drei Kinder gesäumen. En zijn wab is ook gestorben aan dreiviertel uur terug. Dat ze kende mijn German Moira die giet van de noemt en ze Breslau verpflegen treffen nu man. En dan heb ik die schat om ze geweld lozen bij groepen, bis me lijkt me sterup. $70,000 wurde ze gemaakt 270,000 shekel. Stijt, doe zich even een kiedische. Wie had er gesam zuiver gezoekt aan Melitze? I hefschele psychische kever beloi dam. Das meint eine Frau, der Käfer, heißt dort in diesem Meutzerdamm, der Regen. Sie hat schon gesagt, der Käfer, Leute, da haben wir sahen, als es tun mit ihm es nicht. Das ist am Seufel, das ist nicht für eine Milize. Ich habe die schon, ich wollte einen begrüben. Sie hat gesagt, die hat schon gesagt, der Käfer, Leute, da haben wir öffentlich kein Käfer und Geld. Da haben sie blit. Anyway, aber ich wollte suchen von Neulem. Ich komme nach Jid, es ist ein größer Asken, und er hat sich genommen dem ganzen Käuf. Aber er bete, dass Claudius Ruhl soll sich da ergeben, es ist noch genommen, ich wollte so sagen, malen seine SMS. Es ich will Ihnen geben ein Nummer, jetzt können Sie zukommen, 077-223-3444. 077-223-3444. Ich kenne sich mein Chaif sein auf eine Kreditkarte oder was, in der Mitzwe Rabe Yehusha. Ich mache nicht bei dem kein Commission, ich mache gut nicht, jetzt können Sie handeln direkt, aber man muss sehen, so man scheich ist nach einem Mess mit zwei Jida Zadir. Wie unterwählich so sind. Als alle Freilichen erlechtigen, ich habe es, Kultiv.